In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt, nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Wir sind zurück. Hallo. So, ja, und ich denke mal, du wirst die ein oder andere Tamponparty in den nächsten Wochen noch miterleben dürfen. Ist für alle jetzt etwas verwirrend, aber ja. Ich lasse dich einfach mal so stehen, Chris. Nee, doch, durchaus. Fehlt jetzt der Anfang? Der fehlt. Der Anfang fehlt. Das hat aber was mit der GEMA zu tun. Dafür kann ja, aber wir können doch diese 10 Sekunden, kannst du die nicht rausschneiden? Ich meine, das ist immer so viel Arbeit. Aber tust du das nicht für mich? Nee. Ich hasse Post-Production. Aber die Nachbearbeitung sind 10 Sekunden, mein Schatz. Nee, das ist eine ganz falsche Annahme. So bin ich an ganz viele Projekte rangegangen. Das sind doch hier nur 3 Minuten. Und auf einmal sitze ich wochenlang jeden Tag da dran. Ich sag nur DSC Arminia oder wie diese neue Verordnung heißt. Ja. DSGVO-Scheiße da. Das also ich finde, der Hörer hat schon das Recht. Tja. Also solange das bei, wie heißt der Sender, Patreon, nicht mehr wird, hat der Hörer erstmal überhaupt kein Recht. Das möchte ich hier schon mal anführen. Da ist nämlich sogar ein Patriot, ist abgesprungen. Patriot. Also da muss man ganz klar sagen, das setzt sich nicht durch und dementsprechend muss da auch der Hörer mal leiden. Und dann fehlt halt einfach mal so ein Anfang. Und aber das war so schön, ich hab noch niemanden, doch auf der Arbeit habe ich tatsächlich erzählt, dass ich mir einen Wodka-getränkten Tampon in den Arsch geschoben habe. Ja, das Problem ist, dass was der Hörer hat's verdient. Das Problem ist einfach, dass man es nicht gesehen hat. Also sprich, dass man nicht teilhaben konnten an diesem Spaß. Gibt's Aufnahmen davon? Während nee. Der bitte spiel kein bitte spiel keine Audionachricht davon ein. Nein. Spiel keine Audionachricht. Während der Steckaktion des besagten. Ja. Nee, gab es leider kein Videomaterial. Nee. Nicht wissentlich. Ich war auf dem Behinderten-Dixie. Die sind ja vielleicht geräumig. Ja. Wirklich. Frag mal, das sagen die Leute mal, wenn sie bei mir in den Smart steigen. Auch der ist aber geräumig. Ja, ja. Siehst du? Ja, aber ist doch am Smart nun wirklich das Problem, dass du da keinen Platz hast. Also ich finde, dass du im Smart eigentlich... Nee, der ist super. Ist ein super Auto, ich bleib dabei. Ich finde es nicht, dass du da irgendwie beengt sitzen musst. Nein, natürlich nicht. Aber jemand von eurer Größe vielleicht, aber für mich ist das easy. Nee. Ich hatte auch schon einen Smart. Ich bin da sehr gut mit zurechtgekommen. Also... Ist halt kein Auto, mit dem du jetzt in Urlaub fährst, aber mal kurz zum Rewe rüberdüsen, um so ein paar Tampons und ein paar Wodka holen. Irgendwie habe ich mich geistig halt aufabschiedet. Mein Heuschnupfen schlägt voll durch. Das könnte sein, dass ich mir einfach ein paar Hirn... ich wusste gar nicht, dass du da leidest. Wusste ich auch nicht. Ich leide nämlich nicht mehr drunter. Ich leide auch nicht drunter. Ich habe im Jahr vielleicht, wenn es hochkommt, 2 Wochen, wo ich ab und zu mal niese und mir dann halt eben die Nase putzen muss. Also alles... Human, da gibt's andere, die leiden. Ich hab so eine Spritze gekriegt. Ach, hat das geholfen, das Sensibilisieren? Hat wirklich geholfen, das Sensibilisieren. Mhm. Ich habe ja gelernt, dass man das auch mit Honig machen kann. Wenn du Honig. Ja, genau, du musst Honig aus deiner Region essen. Kannst du aber auch lassen, baller dir einfach eine Spritze in den Arsch. Oder einen Tampon. Nee, das mache ich. Ja, siehste? Also, da ist mir einfach die Streuung zu groß. Also, da bin ich dafür, dass man dann einen Arzt findet, der sich entscheidet beste für eine Desensibilisierung. Hä? Die Streuung? Naja, weil. Bei so einem Tampon, das ist ja nicht gezielt in einem Punkt, kann ich mir vorstellen. Naja, doch. Also es hat ganz schön gebrannt am Anfang, aber da habe ich mir gedacht, das Arschloch ist jetzt mal desinfiziert. Kannst du auch auf eine Flasche Bleiche setzen, hast du auch direkt Gebleaching da drumherum. Aber jetzt nochmal zum Thema Desensibilisierung. Du kannst dir auch einfach einen mit Honig getränkten Tampon in den Arsch schieben, vielleicht bringt das auch was. Es schlägt dann Blasenwände. Lustig. Also, ich habe jetzt hier keinen dummen Spruch auf Lager, deswegen lasse ich es einfach. Weil du es. Ich will wirklich jetzt gerade mal über Fußball was sagen, auch wenn es darum nicht hauptsächlich gehen soll. Aber hat jemand gestern das Relegationsspiel angeguckt? Nee. Hinspiel auch nicht? Eurospiel, nee. Ja, mir ging das irgendwie ein bisschen auf den Sack, dass das so tierisch langweilig alles ist. Aber was ich sagen muss, und da muss ich dir erstmal recht geben, Boah, ist was das, was die Sendung hängt ja voll durch hier, Alter. Das ist eine geerdete Sendung. Was du auf Twitter geschrieben hast. Ich muss gleich, bevor wir darüber sprechen, gleich mal vorweg schicken. Also Fußballthemen, ich habe es jetzt gerade versucht, ohne Scheiß, eigentlich wollte ich überhaupt nicht darüber sprechen. Ich dachte, wenn ich jetzt irgendwas so in den Raum werfe, dass wir dann was lostreten können, aber vergessen wir es einfach. Lass uns einfach weiter über irgendeine Scheiße reden. Pocho. Alter, ich wollte doch gerade sagen, was du auf Twitter geschrieben hast, dass der Markus Anfang dich an Lex Luger erinnert. Ja. Das stimmt. Besonders auf dem Foto. Stimmt, was, ja. Ich hätte es ein paar Mal gehabt, aber dann traue ich mir das immer nicht zu schreiben, weil ich dann denke, das ist so ähnlich wie hier, wie ist der nochmal von Köln der Trainer? Rutenbeck und Gronkh. Das war ein Flop. Da war ich mir sicher, dass sie sich gleich anhören. Deswegen war ich mir jetzt eben sehr unsicher, ob ich tatsächlich hier mal die Bombe platzen lasse. Der Gag mit Gronkh hätte dir auch Micky Beisenherz schreiben können, den Gag. Nee, eher der andere Volltrottel da. Der Vogelsang. Der findet für mich nicht statt in diesem Podcast. Boah, ich dachte, also als ich das erste Mal MML gehört habe, war ich total voreingenommen gegenüber den Mike Nöcker. Ja, also da habe ich gedacht, den musst du irgendwie, wie du jetzt auch über Vogelsang gesprochen hast, den musst du ausblenden. Aber der Vogelsang ist so unerträglich. Und das ist wirklich dieses, ich versuche genauso lustig zu sein wie Micky Beisenherz. Und er merkt einfach nicht, wie er daran, also sehr häufig scheitert. Nicht immer, aber mehr als das, gut geht. So möchte ich es mal sagen. Ja. Ja, ey, Pocho, ich dachte, du spielst auf einen anderen Tweet von mir an, den ich abgelassen habe. Du lässt so viele tolle Tweets ab. Vor allem ging mir ja wieder auf den Sack. Jetzt ist es wirklich nur ein Randthema Fußball, aber es Pyro, ja, die Pyro-Geschichte. Ja, war schön, ne? Genau diese, aber da haben wir wieder das Thema der letzten Woche, diese Doppelmoral. Das war wieder auf dem Silbertablett. Vor allem, jeder wusste, dass genau das passiert. Das war im Vorfeld von beiden Ultragruppierungen angekündigt. Das ist ein Protest gegen die erhöhten Ticketpreise. Ja. Und das wird zu Beginn der zweiten Halbzeit stattfinden. Ich das weiß und ich habe mich wirklich nicht mit diesem DFB-Pokalfinale im Vorfeld beschäftigt, dann weiß es auch jeder Journalist und vor allem der, ich habe Mike Nöcker habe ich im Kommentar gehört und dann ist er genauso echauffiert wie letzte Woche schon der Kai Dittmann. Ich ertrage es nicht mehr. Ich habe mir Sky 90 angeguckt, da war, jetzt komme ich auf Belareti zu sprechen, Belareti da, der die ganze Zeit auf diesem Pyro-Thema sich dran aufgehalten hat, ja, dann hat schon hier Harry Potter die ganze Zeit versucht, das Thema darauf zu lenken, dass ja die anderen Fans ihren Verein unterstützt haben und der immer wieder, ja, aber man darf das echt nicht vergessen, also wegen den zwei und das wird das Bild sein, das für immer mit dem HSV-Abstieg verbunden, was ist denn das, was ist denn da auf einmal los, heute schreibt die Bild-Zeitung, Pyro-Chaoten haben meinem Kind die Backe verbrannt, echt? Ja, es ist... Ja, ich fasse keine Springerpresse an, da kann ich also nichts zu sagen. Es ist absolute Meinungsmache aktuell und ich ertrage das wirklich nicht mehr. Und deswegen habe ich ja auf Twitter geschrieben, im Gegensatz zu Helene Fischer, Videobeweise und den ganzen Scheiß, gehört Pyro einfach zum Fußball. Das gehört zur Fußballkultur. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Eigentlich, ehrlich gesagt, noch nie davon mitbekommen, dass Leute schwer verletzt wurden. Ich weiß, dass es vor ein paar Jahren mal irgendwelche Fälle gab, dass jemand seine Pyrofackel in die Zuschauermengen geschmissen hat und da jemand, gehe ich mal von aus, sich verletzt haben müsste, weil wenn du so eine Tröte da an den Kopf kriegst, das kann nicht spurlos an dir vorübergehen. Aber im Prinzip, wenn da in der ersten Reihe 6 Leute so eine blöde Tröte da hochhalten, dann kann mir doch keiner erzählen, dass da jetzt wirklich ernsthaft Gefahr ausgeht. Und ich habe jetzt hier gegen Bayern, gegen Frankfurt nicht eine, wie nennen sich die Dinger, bengalische Fackeln fliegen Feuer. Sehen Bengel, oder so. Bengalisches Feuer, ja. Ja, aber das Schlimme, was du ja auch dann, glaube ich, in dem Tweet oder vielleicht in einem Tweet davor, danach angemerkt hast, war ja das, worüber ich mich auch im Real Life so momentierig unglaublich aufrege, diese überall stattfindende Doppelmoral, dass dann gleichzeitig geschrieben wird, dass wenn da irgendwo in Argentinien die Meisterschaft gefeiert wird, mit einem riesigen Feuerwerk und so weiter, was da in den Zuschauermengen stattfindet, dann heißt es da Spektakel. Ja, das gab's warum, ja. Heißt es da Spektakel? Warum ist es da okay und bei uns nicht? Also, warum wird damit zweierlei Maß gemessen? Das verstehe ich nicht. Ich kann verstehen, wenn man das verbietet, ja, und du sagst, das gehört zur Fußballkultur, ja, aber ich glaube, das gehört so lange zur Fußballkultur, wie man eben da ungeschadet rausgeht, wenn du dann zufällig deine Tochter dabei hättest, die dann dadurch verletzt wird, würdest du wahrscheinlich auch anders darüber reden. Ich gehe mit ihr aber auch nicht in den Kern eines Fanblocks vorne zu den Ultras. Weißt du, das ist auch wieder das. Das ist, also, nee, ich kann mich auch darüber nicht mehr aufregen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es einen normal denkenden Menschen gibt, der als Fußballfan da sitzt und, also ich sehe immer so Tobi Beiers vor mir. Chris, weißt du, wer das ist? Du kennst ihn bestimmt doch. Der Tobi Beier? Beierle kenne ich. Der Tobi Beier von, der mit Holger Klein diesen Realitätsabgleich macht. Ach, der Einschlafenmann. Der im Prinzip ja ein korrekter Typ zu sein scheint, aber so ein weichgespülter Mensch, dass ich immer denke, sag mal, in was für einer Zuckerwelt leben die da alle? Weißt also, du, warum ich darauf zu sprechen komme, ist heute, hat er erzählt, dass er sich eine B-Klasse gekauft hat. Und dann beide so, oh, ja, nicht schlecht, echt cool. Ja, die braucht nur 4,8 Liter. Boah, ey, stark. Und dann denke ich mir so, sag mal, was geht denn bei euch ab? Also, ich habe noch nie einen erwachsenen Menschen so freudig über eine B-Klasse sprechen gehört. Wie ein Prius. Das ist nur noch hässlicher. Ja, aber gut, das sind wir B-Klasse ist jetzt nicht ein schönes Auto, ne? Aber, das aber sieht aus wie so ein Playmobil-Auto sieht das aus. Das ist kein Fahrzeug. So sieht doch kein Auto aus wie eine B-Klasse. Das ist eine ganz andere Gattung. Das gehört gar nicht zum PKW dazu. Das ist irgendwas anderes. Das ist fast schon ein Nutzfahrzeug. Ja. Nee, aber wo man dann nochmal auf das Thema Pyro zu sprechen kommt, natürlich gebe ich dir recht da. Ne? Also ich kann mich da an Zeiten erinnern, als ich noch mit meinem Vater ins Stadion gegangen bin, zum Bökelberg gefahren bin, da war es so, dass ich mit meinem Vater immer Block 21 stand. Das war da, wo die Spieler rausgekommen sind, gegengerade. Da war alles sehr, sehr gesittet. Ja, da hat man sich zwar aufgeregt. Ja, aber dagegen ist doch nichts einzuwenden. Und dann gab es eine Situation, die mein Vater bestimmt bestätigen würde, als irgendwann, das muss in Anfang 90er gewesen sein, als Jürgen Klinsmann von einem Gladbach-Spieler gefoult worden ist, und das war mein absolutes Vorbild damals, und ich dann am Zaun hing und mein Vater mich da runterholen musste und die Ordner schon kamen, und da war ich wahrscheinlich so 9 oder 10, und irgendwann, als ich dann alleine ins Stadion gefahren bin, so mit 14, 15, 16, dann bin ich auch erst in die Nordkurve gegangen und bin dahin gegangen, wo es wirklich zur Sache geht, und habe dann aber auch gemerkt, okay, wenn du hier als 10-Jähriger gestanden hättest du das nicht überlebt. Das weiß man vorher, da gebe ich dir recht, Ricky. Aber trotzdem gibt es ja diese Sache von Akzeptanz auch gegenüber den anderen. Und wenn sich da Leute gestört fühlen, weil ich mir eine Kippe anmache, dann fühlen die sich natürlich auch deswegen gestört, weil da irgendwelche bengalischen Feuer abgebrannt werden. Also ich glaube, das sollte man jetzt noch nicht unbedingt vermischen, weil ich sehe schon noch einen Unterschied, aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Aber ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass alles auf so Event ausgelegt ist. Wie gesagt, für mich ist das der absolute Horror, wenn ich diese Vollidioten sehe, wie sie beim Stand von 0-0 beim Spiel Spanien gegen Deutschland auf einmal anfangen, die Welle zu machen. Am liebsten würde ich die komplette Olympiastadion gehen und jemanden in die Fresse hauen. Was ist denn das für eine Scheiße? Man macht doch keine Welle bei 0-0. Aber das ist für die ein Event, das gehört halt dazu. Das ist einfach, das gehört dazu. Hier wird eine Welle gemacht, da wird sich so eine verfickte Fahne in die Fresse geschmiert und dann wird hier Deutschland gesungen. Super, geil. Alle bei der Aufstellung, da rufen alle mit. Die Hälfte kennt die Spieler zwar gar nicht, die da gerade vorgestellt werden, aber egal, wir rufen super, toll. Und Thomas Müller, total, das ist ja lustig, der ist so lustig. So, und dann wird da die Party veranstaltet und das sind die Leute, die dazu beitragen, dass plötzlich so der Versuch entsteht, die wirklichen Ultras, Moment, ich muss mich selber korrigieren, die Fans, die wirklich überall hin mitfahren, die Woche für Woche im Stadion stehen, die auch in der dritten Liga da stehen, die werden so ein bisschen versucht, ins Abseits zu drängen, weil die eine andere Art und Weise haben, wie sie Fußballkultur ausleben. So. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die siehst du ja dann in der Premier League par excellence, wo du dann halt wirklich ein Spiel über 90 Minuten ohne Emotionen verfolgen kannst. Da gibt's nur Emotionen bei besonderen Tricks oder geilen Toren, aber das Spiel selber, ja, die Dramatik, wenn es 0-0 steht in der 88. Minute und es gibt irgendwie einen guten Freischuss, die fehlt ja völlig, die ist ja komplett raus, weil die wirklichen Fans, die eben dabei waren, als der Verein von mir aus aufgestiegen ist oder unerwartet Meister geworden ist, die das alles miterlebt haben, die fehlen. Und das wird in der Bundesliga irgendwann auch so sein. Nur der Punkt ist halt, dass in der Bundesliga sich nicht irgendwelche Leute so massiv daran bereichern können wie in der Premier League und man dann nicht wenigstens noch so ein Kunstprodukt hat. Ich glaube, wenn die Bundesliga vor irgendwas Angst haben muss, dann nicht, dass die Premier League die Bundesliga abhängt, sondern dass die Fans, die da Woche für Woche in der Kurve stehen und eben die besondere Stimmung ausmachen, dass die irgendwann nicht mehr kommen. Und ich sag dir, das wird irgendwann passieren. Das war doch jetzt bei dem Pokalfinale auch wieder so, da gehen drei bengalische Fackeln an und da stürmen wieder die Hundertschaften auf den Platz, die Volldeppen von irgendwelchen Bildzeitungen, Sportbild und was weiß ich, fangen an zu twittern, wie schlimm das ist. Und da hat man das Gefühl, dass hier schon so eine Stigmatisierung stattfindet, die vergleiche ich fast schon so mit der Post-9-11-Zeit. Und ich warte wirklich nur noch drauf, bis da irgendwann die Panzer auf der Tatanbahn stehen, weil das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die hier einen Leuchtstab anmachen. Ey, das ist wirklich unerträglich. Ich finde, da muss man auch ein bisschen die Verhältnismäßigkeit wahren. Wenn einer 5 so Lampen anmacht, brauchst du keine Hundertschaft auf dem Platz, weil genau das ist eher dann eskalieren, das deeskalieren. Ich verstehe das schon, macht mir mehr Angst als diese Scheißlampen. Notiere direkt mal Panzer auf der Tatanbahn. Also es gibt keinen besseren Titel, Leute. Mal gucken. Also, ja, eigentlich schon, ja. Aber Wodka-Tampon im Hintern finde ich auch gut. Ja, hat auch Klasse, das stimmt. Nee, also ich habe mich, ja, hab mich da aufgeregt. Wie läuft das in der Langnese-Kurve, Chris? In der Langnese-Kurve? In der HDI-Arena? Letzte Mal bei Manchester United. Da wird schon mal ein Flutschfinger geworfen. Der Stiel hinten angezündet. Gibt es da noch den Flutschfinger? Gibt es den klassischen Flutschfinger? Den klassischen Flutschfinger gibt es natürlich noch. Na was klar. Passt denn der? Was meinst du, was ich mir vorher hinten reingeschoben habe, bevor ich erfahren habe, dass man sich mit Wodka getränkte Tampons hinten reinschieben kann? Ja. Was nee, der kostet? Was kostet ein Flutschfinger? 1,20, der kostet nicht viel. Ja. Da gab es ja auch immer dieses Milcheis, was dann noch billiger war, ne? Ja, Minimilk. Minimilk, genau. Ja. Calippo. Und ein Eis. Wohingegen ich immer ein großer Calippo-Feind war. Ja, der Calippo war ja das Vorgängermodell vom Calibra, das wissen ja die wenigsten. Ja, das ist der Calippo, stimmt. Aber was ich letztens rausgefunden habe, ist Red Bull Cola, eins meiner wirklich Lieblingsgetränke, muss ich sagen. Ja. Na, Kokain. Hast du, richtig. Darum vielleicht. Habt ihr auch, wenn ihr Red Bull Cola trinkt, geschweige denn, ich denke, ihr habt beide schon getrunken, Red Bull Cola, habt ihr dann auch diesen Geschmack im Mund von einem Eis von früher? Und ich habe ganz lange überlegt, wie es hieß. Wie hieß es denn? Es ist Beach. Dieses Cola-Wassereis da. Cola-Eis, ja. Ja, dieses Cola-Wassereis, Beach, was man so runter rausrücken musste von unten. Ja, ja, genau. Das ist wie Calippo. Das ist, genau. Und das, so schmeckt Red Bull Cola für mich. Und aber übrigens auch, wenn man in der EZG Cola und Cherry mischt, so schmeckt das auch. Ich habe schon mal Cola geraucht, Cola-Tabak. Mhm. Ist auch ganz gut. Ganz witzig, ja. Was rauchst du denn da mit deiner? Hast gerade an, man hört immer diese Säuseln bei dir. Hier ist hier. Was? Schön. Schön, ja. Was hast du denn da für ein Liquid drin? Ja, da habe ich jetzt im Moment Cola und Sherry gemischt drin. Boah, toll. Ich rauche, ich habe mir original Love-Tabak geholt von Adaya. Toll, ist das Original, gibt es nur von denen und ein bisschen Eisbonbon reingebröselt, reingezwirbelt. Ist schön. Hey Oma, vielleicht hat man es, ja? Kaum zu hören. Kaum zu hören, ne? Schmeckt gut, muss ich wirklich sagen. Ich möchte jetzt zu jeder Dieter-Folge teste ich eine neue Mischung. Im Hintern oder in der Pfeife? Da hast du aber. Da wir am Wochenende nicht aufnehmen, nur nach Pfeife. Im Hintern halte ich euch gerne auf dem Laufenden. Ich mache auch nächstes Mal gerne ein Video. Mit Taxa. Nächstes Mal mit Taxa. Oder ein Uso-Feuer anzünden. Brennenden Tampon. Das kann ich mir schön vorstellen. Pro Mexiko. Aber Mexiko, ne? Das hat wirklich stark gebrannt, aber als es aufgehört hat zu brennen, fühlte man sich auch ein bisschen frei. Das kann ich mir vorstellen. Ist ja auch so. Vielleicht sollte man, Ricky, wir haben ja mal bei WhatsApp damals, haben wir mal über Arschlochrasieren geredet. Vielleicht ist das der nächste Schritt. Ja, ich bin da weiterhin Verfechter von Arschlochrasieren, absolut. Also ich auch, absolut. Es ist halt einfach vom Abputzen her deutlich entspannter. Aber für mich ist und bleibt die beste Erfindung, die ich je gemacht habe, der Wurstschneider. Das ist für mich das sowieso, also wenn es irgendwann mal einen Wissenschaftler gibt, ich meine, mittlerweile kann man ja irgendwie menschliche Ohren auf dem Schweinerücken züchten und was weiß ich. Aber mal so einen funktionierenden Wurstschneider, den man sich hinten reinklemmt, das wäre für mich das Allergrößte, weil es gibt Schlimmeres als dieses ewig lange Schmierwurst abwischen und du denkst jedes Mal, sag mal, das gibt es doch gar nicht. Also wie kann denn so viel Kacke an so einem kleinen Loch hängen bleiben? Das kann doch gar nicht sein. Und du wischst dir da wirklich einen Wolf und mittlerweile, ich nehme höchstens zwei normale Papiere, mit denen wische ich mir kurz drüber und dann nehme ich feuchtes Toilettenpapier und da wege ich dann so ab. Wenn der Moment gekommen ist, dass ich denke, jetzt wäre das Klo überlastet mit der Menge an Klopapier und feuchtes Klopapier, das da drin ist, dann spüle ich einmal. Meistens ist das Klo dann verstopft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber dann lasse ich es auch. Dann denke ich mir, nö, dann wischst du einfach später nochmal. Weil ich einfach, da habe ich auch keine Zeit. Ich kann wieder nicht stundenlang auf dem Also das geht einfach nicht. Und dann also lasse ich das mal. Das verschmiert ja dann. Dafür sind die Haare wieder gut. Die Haare verhindern praktisch, dass der Restcode nach draußen gelangt. Das ist eigentlich dann von daher wahrscheinlich von der Natur so vorgesehen. Dieser Wurstabschneider ist im Grunde genommen auch für deinen Berufszweig perfekt. Stell dir doch mal vor, der Gringo kackt wieder neben dem Truck, ne? Ja. Und der müsste dann nicht mehr da groß rummachen und dann kacken, abzwecken und dann ist er hermetisch abgeriegelt. Wir hatten ja auch mal überlegt, ob wir Plastikklemmen nehmen oder eine Metallklemme. Das stimmt. Noch besser wäre so ein organisches Material, das sich irgendwann von alleine auflöst und dann setzt man einfach wieder neues ein. Ein Schweinedarm in den Arsch rein. Wenn du den richtig zwirbelst, klar. Und ein bisschen heiß machst vorher, ja, das könnte klappen. Nee, was mir mal passiert ist, in unserer aufnahmefreie Zeit, da bin ich, habe ich mein Fahrzeug abgestellt, ja, steig aus und auf einmal kriege ich Bauchschmerz und ich wusste, es sind Sekunden. Ich hatte sowas, also natürlich Durchfall hatte ich schon mal, aber dass das wirklich so schlagartig kam, hatte ich noch nie. Dann bin ich schnell selber an die Kotstelle gegangen und habe da das Maschinengewehr losgelassen und ich hatte aber ich konnte nicht sauber machen danach. Dann habe ich mir einfach mein T-Shirt ausgezogen und habe es mir damit abgewischt. Ja. Du hast also den Gringo gemacht. Ich hoffe, dass der es auch abgewischt hat und nicht dann mit dem Schmierlappen da hinten im Hintern nach Hause gelatscht ist. Das Ding ist halt, der zieht das T-Shirt wieder an. Meins aber. Also, ja, das fand ich irgendwie schön. Sag mal, die Frau hier, die schickt mir die ganze Zeit irgendwelche Möbel. Das ist doch nicht mehr auszuhalten. Meine Frau ist momentan in der Umdekorierungsphase. Wie gesagt, das hat sie ein Bett gekauft. Ja. Ich merke das schon. Ich hatte ja wirklich das mit diesem Lenkrad, das wurde ja immer konkreter. Und ich glaube, das hat sie gemerkt. Und dann kam sie letzte Woche. Übrigens, ich habe eine Couch gekauft. Ja, okay. Und ein Bett. Ja, okay. Und noch so Beistelltische. Aha, ja. Und jetzt gucke ich noch nach einem Couchtisch. Dann habe ich gesagt, ja, das ist nicht mehr viel übrig jetzt für mein Lenkrad. Also, das ist leider ein bisschen doof gelaufen. Aber gut, so läuft's. Für mich reicht es auch nur noch für Dark Souls. Wenigstens kriegst du noch ein neues Spiel. Ich spiele GTA wahrscheinlich in einem Jahr noch. Was weiß ich, wie das heißt. Es überträgt sich ja durch die Leitung hier dein Alkoholismus. Das ist ja Wahnsinn. Es ist auch so. Ich hab. Aber ich muss jetzt trotzdem nochmal auf dieses DFB-Pokalspiel zu sprechen kommen. Das will ich schon, weil ich finde es schon cool. Also, wie das so lief. Ich fand auch übrigens, dass es wirklich mal Spaß gemacht hat, mal was Unerwartetes zu sehen. Weil jeder natürlich dachte, die Bayern gibt. Ja. Ich habe mich auch. Torche, du auch? Nein, ich war arbeiten. Ja, mit tierisch drauf. Sag mal, wo denn? Ja, wie, wo denn? Ja, wie lange habt ihr denn offen? Ja, bis 9. Kannst du bis aufnehmen. Bis ich dann zu Hause bin, ist es viertel nach 10. Dann nimmst du auf. Ach, ich kann es mir doch dann überall angucken. Auf jeden Fall, ich habe mich tierisch drauf gefreut und habe es wirklich wie früher gemacht, habe mich da hingesetzt mit einem Bierchen, einer Tüte Chips und dann ging's los. Und ich war so begeistert, dass es eben nicht den Verlauf nahm, den ja wahrscheinlich jeder sich vorher so überlegt hat. Irgendwann in der 17. Minute werden die Bayern 1-0 in Führung gehen und am Ende geht es irgendwie 4-1 aus oder so. Ähnlich wie dieses Spiel in München. Nee, das war eben genau das, was der Pocho, glaube ich, mal vor 2 Wochen gesagt hat. Du kannst da nicht einfach nur hinfahren und dir überlegen, wir müssen irgendwie verhindern, mehr als 4 Tore zu bekommen, sondern du musst da hingehen und siegen wollen. Und das hast du bei den Frankfurtern gemerkt und das hat mir sehr, sehr imponiert. Habe ich übrigens eine Woche zuvor auch bei den Stuttgartern gemerkt. Und der Kovac, der alte Hundling, hat sich original die Taktik vom VfB abgeguckt. Original. Boateng in Sturm. Überraschung. So wie beim VfB mit Akolo, der im Sturm auch immer aufgelaufen ist. Ein Mittelfeldspieler, der Bälle spielen kann. Über außen 2 Stürmer. Auch wie beim VfB. Mit Donis und Gomez. Donis und Ginzek, die ja eigentlich nicht dafür gedacht sind, über die Außen zu kommen, aber er hat es gemacht und die haben auch noch in die Defensive mit zurückgearbeitet und genau das hat der Kovac auch gemacht, der hat sich original die Korkut-Taktik abgeguckt, hat das umgesetzt und hat die Bayern geschlagen. Das hat mir schon viel Respekt abverlangt. Aber jetzt will ich von dir wissen, Chris, du bist ja ganz nah dran an diesem Verein. Ja. Nee, aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Und das kannst vielleicht du wirklich auch, weil ich glaube, das fährt fast schon auf die Fans ab, weil ich habe mir übrigens auch die Meisterschaftsfeier angeguckt. Das war ja, hab ich mir das Best-of angeguckt. Ja, hab ich auch angeguckt. Aber der Gag war nicht schlecht von Robben, als Wagner ihm das Mikro gegeben hat, als er gesagt hat, ich habe jetzt mit Sandro Urlaub gebucht. Fand ich einen schönen Gag. Ja. Weil beide nicht bei der WM sind. Ja. Ach komm. Naja, oh, der Sandro Wagner. Naja, gut. Jetzt pass auf. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da absolut die Anspannung fehlt in jeglicher Situation. Also denen fehlt so, was du bei Madrid merkst, für mich steht Ramos da sinnbildlich. Bei dem hast du jedes Mal das Gefühl, dass der hier um sein Leben kämpft. In einem Halbfinale, obwohl er jetzt dreimal oder die letzten, in den letzten 4 Jahren dreimal die Champions League gewonnen hat. So war es, ja. Trotzdem hast du das Gefühl, bei Ramos, Halbfinale, es geht um mein Leben. Das ist eine Chance, die bekomme ich nur einmal, jetzt ins Finale zu kommen. Das verkörpert der für mich. Und das fehlt mir jetzt nicht nur bei den Spielern, da natürlich auch, und da ist es am eklatantesten, sondern mir fällt es auch irgendwie bei den Fans auf. Also da ist ja nichts mehr los. Weder in der einen noch in die andere Richtung. Also da ist ja auch kein blanker Hass zu spüren oder so über die gezeigten Leistungen. Nö, zum einen ist es natürlich doof, dass der Vidal gefehlt hat. Ich glaube, das ist so ein Rodriguez, nee, wie heißt der von Real? Sandro Ramos, genau. So einer hat gefehlt und ja, bei den Fans auch die Aussagen jetzt von Hoeneß da auf dem Balkon, als er gesagt hat, nö, ist eine Top-Mannschaft, wir geben 1-2 Spieler ab und dann läuft das. Wir müssen die Spieler nur besser machen. Ich weiß nicht, ob das noch geht, wenn du da einen überalterten Kader hast. Also ich bin mir da nicht sicher, ob das so der richtige Ansatz ist. Die Bayern haben jetzt original 7 Tore in 2 Spielen bekommen und jetzt, das ist jetzt erstmal nicht so besonders, aber es ist eigentlich schon was Besonderes, aber alle Tore sind aus meiner Sicht aufgrund Geschwindigkeitsdefiziten gefallen. Also da waren die Gegenspieler immer deutlich schneller als die Bayern. Ich habe keinen gehört. Was? Entschuldigung, Ricky, was hast du gesagt? Ich sagte, dass die Bayern jetzt in 2 Spielen 7 Tore bekommen haben. Ja. Und immer hat man das Gefühl gehabt, dass es was mit dem Tempo zu tun hat, dass sie einfach nicht schnell genug sind. Obwohl ja da hinten drin jetzt nicht die Alten stehen. Du hast es doch bei dem Gegentor gesehen. Als da der Hummels lang gekrochen ist, weiß ich nicht, welches das war. Das war beängstigend, ne? Das war eins, oder? Meinst du, wo der ich weiß nicht, welches den Ball über Ulle so drüber lupft? Ja, genau. Ja. Also das war beängstigend, wie da der Hummels lang gekrochen ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann es mir nicht erklären. Aber ich glaube auch, diese Ohnmacht auch bei den Fans, dieses völlig scheißegal. Auch. Genau, genau das ist es. Diese komplette, die Fans selber, die verkörpern auch nicht, dass so ein DFB-Pokalsieg etwas Besonderes für die ist. Also das merkst du halt nicht. Die wirken auch so, wie als ob du hier gerade beim Intertoto-Cup irgendwie mitspielst oder was weiß ich hier, beim Langnese-Pokal oder so. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also kannst du wirklich satt werden? Ja, doch, natürlich kannst du satt werden. Aber also warum sind das die anderen Mannschaften nicht? Weil die nicht so oft gewinnen. Na, ich meine jetzt die anderen, die regelmäßig gewinnen, Madrid und von mir aus noch auch Juve, da merkst du es ja auch, dass die in der Liga. Also ja, in der Liga, aber auch im Pokal gibt es ja bei denen im Prinzip gar nicht. Ja, die haben doch jetzt einen Pokal gewonnen, oder? War das ja, dieses komische. Ja, den DFB-Pokal in Italien haben sie jetzt gewonnen. Ja. Aber in Spanien zum Beispiel, da spielt ja die dritte, maximal dritte Garnitur von Real. Das verfolge ich nicht so, deswegen kann das kein. Nee, ich auch nicht. Ich hab das auch nur von. Es ist ein Mythos. Nee, aber das ist ja wirklich so. Aber ich finde auch diese Aussagen erst von Rummenigge, dass er sich vorstellen kann, dass in den nächsten 1-2 Jahren ein Transfer zwischen 80 und 90 Millionen einfach sein muss, um wettbewerbsfähig zu sein. Da habe ich mich natürlich schon gefreut, ne? Weil man natürlich auch was den Fans, man muss den Fans auch was bieten. Als Beispiel Dybala, der nicht kommen wird, ist mir klar, aber da hast du doch wieder Bock drauf, ne? Da denkst du dir, Alter, wie geil, Mann. Das ist ein absoluter Weltstar, holst du den für 100 Millionen, ist geil. Und so feuerst du auch dieses ganze Fantum wieder an. Aber jetzt durch die Aussage von Hoeneß, der da gesagt, wir müssen 1-2 Spieler abgeben und danach ist der Kader perfekt. Also der Kader wird ja meines Wissens nächstes Jahr nicht jünger. Also ich verstehe es nicht. Wir müssen nur die Spieler besser machen, die da sind. Ah, wenn das mal so einfach wäre, ne? Aber ich frage mich, ob es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon oder dann spätestens in 3 Jahren soweit ist, dass der Trainer jünger ist als 3/4 der Mannschaft. Aber ja. Das kann ja nicht sein, weil die anderen werden ja auch älter, aber was ich mich frage bei diesem Ganzen ist, warum weiß da die rechte Hand nicht, was die linke macht? Was sollen diese Aussagen? Dass ein Rummenigge auf der einen Seite wirklich das eine Extrem nennt Da muss ich dir ganz kurz reinreden, weil ja, da, glaube ich, ein Missverständnis vorliegt, weil das sind einfach nur zwei Zitate. Denn Rummenigge hat gesagt, wir sind sehr gut besetzt, von hinten bis vorne, habe ich auch geschrieben, habe ich hier bei uns im Chat geschrieben. Es besteht wenig bis gar kein Bedarf. Ja. Und ich glaube, die Aussage mit 80 bis 100 Millionen war darauf bezogen, dass er konkret darauf angesprochen wurde, ob sowas denkbar wäre bei Bayern München, weil bislang hat Bayern ja diesen absoluten Irrsinn in Sachen Transferablösen nicht mitgemacht. Und ich glaube, dass das so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde. Also ihm ging es, glaube ich, mehr darum zu verdeutlichen, ja, die Bayern wären bereit, für den richtigen Spieler so viel Geld auszugeben. Und nicht, ja, das ist der Rückschluss aus, was weiß ich jetzt, dem 4-1 gegen Stuttgart, weil das ist klar, das, so dumm sind die auch nicht, dass sie jetzt durch zwei Spiele die komplette Saison zu schießen. Aber man erkennt ja definitiv Defizite. Das ist ja nicht so wie bei anderen Spielen, wo man sagen kann, ja, okay, schlechten Tag gehabt, sondern du erkennst Defizite. Chris sagt das ja immer wieder und hat ja recht mit der überalterten Mannschaft einfach. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und dann hast du halt ein paar junge Talente, die müssen sich erst entwickeln. Und du hast dazu vor allem auch noch verletzungsanfällige Talente. Coman ist jemand, der schon häufiger verletzt war. Gnabry ist auch nicht immer fit. Der hat auch immer in der Saison irgendeine Verletzung. Also das ist schon alles ziemlich auf Kante genäht. Und das ist eigentlich einem so großen Goretzka ist auch relativ oft verletzt gewesen. Ja, genau. Da kommt er noch dazu. Richtig, da hast du recht. Und das ist eigentlich so einem großen Verein fast nicht würdig, dass die da so schwimmen letzten Endes, wenn da zwei Spieler mal ausfallen. Also ich verstehe wirklich so. Ich verstehe auch den Hunger von Chris, den Chris eben angesprochen hat. Besonders wenn ich mich reinversetze in die Situation eines Bayern-Fans, dem natürlich, wo wir auch davon sprechen, dass da nicht diese Gier nach Titeln und so weiter wäre oder dieses müde werden, wie es eben bezeichnet worden ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass man als Bayern-Fan jetzt mal endlich auch mal wieder einen Superstar holen will. Und was ich nicht verstehe, ist, dass das in den letzten Jahren ja schon durchgehend so ist, dass Bayern sich da wirklich raushält aus der Sache. Im Gegenteil, dann Spieler wie Süle und Rudi holt. Das mit den Süle, der ist schon nicht schlecht. Aber Bayern hat doch noch nie die richtigen Megastars geholt. Das Robben-Ding, das war ja schon das Höchste der Gefühle sozusagen. Ah, Rodriguez ist auch keine schlechte. Das stimmt, Nummer. Ja, aber das sind alles so Typen, sag ich mal, das sind, ich sage ja nicht, dass es keine Stars sind, aber das sind halt eben jetzt nicht diese völlig bekloppten Namen, wo man ja auch schon Ablösesummen gezahlt hat, hier für den Morata oder so, wo sich jeder an die Birne jetzt im Nachhinein langt. Also diesen kompletten Irrsinn macht Bayern nicht mit, aber Potsche, um darauf einzugehen, ich glaube eher, dass die Bayern-Fans vielleicht mal jemanden brauchen, der auch wieder diese Gier verkörpert. Ich glaube, das reicht schon. Ja, muss doch nicht mal aber der Spieler sein, sondern wenn du da so einen Boateng stehen hast, ja, der halt wirklich, also ich meine, ja, aber wer soll es denn sein? Ja, schon klar. Aber wer soll es denn sein? Wer soll es denn werden? Oder ist der in der Mannschaft? Das kannst du ja gar nicht sagen. Das entwickelt sich ja. Ich finde, ja, aber du kannst in Bayern aber auch nicht dieses, du kannst da vielleicht auch nicht dieser Typ sein, weil Wagner versucht ja jetzt im Moment Rebel without a cause zu sein. Ja, aber der kann ja nicht kicken. Du musst ja schon ein bisschen, musst ja auch die Qualität mitbringen. Also kannst ja da kann ich mich ja auch hinstellen. Also wie gesagt, von Wagner halte ich gar nichts. Der hat vor 2 Jahren noch bei Darmstadt gespielt. Das soll seine scheiß Fickfresse halten, ohne Scheiß. Das ist eine dumme Nutte. Der rennt da rum und macht da einen Dicken mit seiner Fotzfresse. Da kriege ich jedes Mal einen Anfall, wenn ich die dumme Sau sehe. Ohne Scheiß. Und dann tritt er aus der Nationalmannschaft auf, du Nutte. Verpiss dich. Kein Mensch will dich überhaupt irgendwo, du Dreckschwein. Und das ist so ein Typ, der will hinfahren und dem mit einer Glasflasche die Fresse einschlagen, die dumme Sau. Der geht mir einfach nur auf den Sack, wenn ich den dummen Fick sehe, wie er da seine Medaille abholt und so einen auf cool macht. Du bist nicht fucking Superstar. Du bist eine scheiß Nutte. Jedes dumme Schwein aus jeder Amateurmannschaft kann deinen Job ausüben, du dummes Dreckschwein. So, ansonsten finde ich ihn aber gut. Und von daher kann der überhaupt nicht diese Rolle einnehmen. Du musst ja selber auch ein Typ sein, der mitreißen kann, der die Qualität hat, die Mannschaft anzutreiben. Was meinst du, was so ein Ribéry sich denkt, wenn der Wagner die Fresse aufmacht? Der steckt dem seinen Schwanz in den Arsch, wenn der irgendwas sagt. Das passiert da. Die lachen den da aus. Das schwöre ich dir, dass sie dem hinten Zettel draufkleben mit, hey, guck mal, ich sehe aus wie ein Drecksarschloch. Dummes, der geht mir so auf den Sack, der Herr Wagner. Und stimmt, mit dem Stuhl am liebsten auf den Rücken schlagen. Man hört es raus. Man hört es ein bisschen raus, richtig, aber was sagst du denn zur Medaillenaktion? Der soll sich, ich fahre da hin und schlag dem wirklich eine Glasflasche auf den Kopf, ich schwör's dir. Der geht mir einfach auf den Sack, ist mir egal, was der macht. Ich hasse alles an dem Typen, alles. Und das, glaub, das, macht er, das ist kalkuliert, das ist das Schlimme bei ihm. Das ist kalkuliert, dass er das, genau was du sagst, er möchte jetzt dieser Bad Boy sein. Ja, ich trete aus der Nationalmannschaft. Was ist das für ein fucking Statement, du Nutte? Du hast überhaupt nichts geleistet. Meinst du, irgendjemand denn Scheiße, der Wagner ist nicht da? Das denkt doch keine scheiß Sau. Man würde eher, wenn dieser komische, bärtige Zeugwart ausfallen würde, das würde mehr auffallen, wie wenn der dumme Wagner aus der Nationalmannschaft austritt. Das ist für mich nichts. Der ist weniger als Carsten Janka. Carsten Bianca. Die Aussage war auch schön, dass er seine Karriere beendet, seine Nationalmannschaftskarriere. Ja, hat er 7, 8, 9 Spiele? Ich habe auch letztens hier meinem Kumpel gesagt. Be humble, sag, bitch. Du dumme ist es, will der jetzt ein Abschiedsspiel nach 8 Spielen und 5 Toren? Ich meine, pass mal auf, ist zwei Sachen zum DFB-Pokalfinale und sowas nochmal. Ich bin, wie gesagt, nach Hause gekommen, hab hier gesessen, hab gefacet mit meinem Kumpel, der dann sagte, war ein geiles Spiel, hättest du sehen müssen. War cool, genau das gleiche, was du auch gesagt hast, Ricky, dass die Frankfurter richtig von Anfang an gezeigt haben, wir wollen das Ding hier gewinnen und Ende. Und dann habe ich mir die Szene angeguckt, die dann eben zum diesen ominösen Tritt habe ich mir angeguckt und den Videobeweis, der dann nicht gegeben wurde, der Elfmeter schlussendlich. Und ich war ja... Was ja auch nochmal ein Skandal ist. Nach meiner aktiven Zeit als Fußballer, nachdem ich da mal übel verletzt war, bin ich ja Schiedsrichter gewesen und gucke da immer wirklich sehr, wenn ich will, auch wirklich ganz genau hin. Und es tut mir natürlich... immer, wenn ich sowas sage, was für Pro-Bayern ist, immer ein bisschen im Herzen weh, aber da muss man auch gerecht sein, da hätte man schon Elfmeter geben können. Das sehe ich auch so. Punkt. So, aber nochmal darauf zurückzukommen, dass da niemand ist, der irgendwie was reißt, beziehungsweise da hinwechselt. Ich meine, die Frage ist natürlich, warum soll dieser Superstar hingehen und soll zum FC Bayern wechseln? Mit welcher Aussicht geht er dahin? Weil er Geld verdienen kann, natürlich Geld. Ja, aber er kann doch woanders viel mehr Geld verdienen. Ja, aber vielleicht hat... Nee, Chris, erzähl du. Ja, aber keine Ahnung, ob der Spieler XY nimmst, der auf der 10 spielt, der aber Real oder was weiß ich, City und Barca haben alle da wahrscheinlich schon einen Spieler und sind vielleicht gar nicht interessiert. Und ich glaube, dann ist Bayern schon eine gute Adresse, um auch ein bisschen Geld zu verdienen. Aber ich glaube nochmal... Dass der Hoeneß auch die Spiele gegen Real Madrid sieht, wo wir, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind da nicht untergegangen. Also nein, das könnt ihr mir nicht sagen. Nein, also wir waren nicht. Schon kompetitiv dabei. Also es ist nicht die hätten das, die hätten da weiterkommen können, gar keine Frage. So sieht es nämlich mal aus. Ja, und ich glaube, das sehen die auch. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, was jetzt im Sommer passieren wird, wenn man da keine großen Transfers macht. Weil auch wenn das ich bin jetzt gar nicht mehr so schockiert über den Kovac-Transfer. Ja, er war mit Sicherheit nicht die erste Wahl, aber er hat ja guten Job da in Frankfurt geleistet, jetzt im DFB-Pokal ein super Job. Die ganze DFB-Pokalsaison war ja super, letztes Jahr auch schon. Also ich glaube, das ist schon keine verkehrte Verpflichtung, den Typen jetzt holen. Und ich glaube, vielleicht kann er auch dieser Aggressive sein, wenn wir den schon nicht in der Mannschaft haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wenn die Spieler bereit sind, das zu akzeptieren und mitzugehen. Das wird halt spannend zu sehen sein. Aber das eine Ding, weil du gesagt hast, man hat gesehen, Bayern gegen Madrid, das war jetzt kein ungleiches Duell, das stimmt. Aber du hast halt auch gesehen, an was es ganz klar mangelt. Das ist dieses Tempo, das ist die Qualität, aus dem Nichts was zu machen, sprich die individuelle Klasse. Und der Rückschluss muss ja letzten Endes sein, wir müssen uns rein vom Spielermaterial verbessern. Weil da hilft ja auch so. Jetzt kein Aggressivleader oder sonst irgendwas. Es fehlt halt einfach der Spieler, der im entscheidenden Moment das macht, mit dem keiner rechnet. Das hat er total gefehlt. Es gab halt, es war so ein Anrennen fast wie gegen eine normale Bundesligamannschaft, aber ohne den zählbaren Erfolg. In der Bundesliga funktioniert das, da steht halt hinten kein Marcelo oder kein Ramos. Ja. Dementsprechend hast du dann die Chancen und machst die auch. Ja. Aber für Madrid reicht das halt nicht. Da brauchst du halt so einen sicken Move und einen guten Torwart, muss man natürlich auch noch dazu sagen. Ich will jetzt nicht Ulle bashen deswegen, aber es war halt die entscheidende Situation. Also wenn er das Ding nicht so blöd reinbekommt, dann kann das Spiel auch ganz anders ausgehen. Das war für mich der Genickbruch. Ist auch so für die ganze Saison. Und dann noch ein Beitrag zu diesem Wagner-Thema. Wenn du nach diesem Spiel, wenn das die Story ist, dass Wagner seine Medaille weggeworfen hat, ein Auswechselspieler, der von einem vom Erstliga-Absteiger Darmstadt mal irgendwann nach Hoffenheim gegangen ist, weil die keinen Blinderen gefunden haben, dann weißt du auch, dass schon irgendwas nicht stimmt. Also das kann auch nicht die Story sein, dass da der Typ die Nummer jetzt hier rockt, der in der 82. Minute eingewechselt wurde. Also da fehlt doch schon allein, oder mir zeigt das, dass allein da schon irgendwie auf dem Platz so ein Mental Leader führt. Und ich glaube, dass das mit dem Krieger gar nicht so doof ist, mit Vidal, dass so ja, jemand... Ja, ich glaube, wenn er fit gewesen wäre, der ist schon ein Typ für die ganz großen Spieler, der da auch mal... Der hält halt mal auch dagegen. Auch wenn Ronaldo jetzt nicht... Hä? Ich sag, der hält mal dagegen, der bombt mal so einen Boateng auch weg, der lässt sich von Boateng nicht einschüchtern. Und das hast du bei manchen da schon auf dem Platz, so das Gefühl, dass die... Ach, bloß nicht wehtun, so kommt mir das halt auch vor. Ja, genau, vor. Du hast dann so einen Thiago, so einen Träumer, der so gut Fußball spielt wie, weiß ich nicht, alle anderen Menschen auf der Welt zusammen, aber wo es dann wehtut, es gibt halt diese Momente, diese Situation, wo es einfach wehtut im Spiel und die sind auch oft entscheidend, da ist er dann nicht da, da sind dann viele, viele Spieler nicht da, da ist dann aber ein Vidal da. Ja. Das ist ein emotionalster Moment, war die Situation, als er ausgewechselt wurde und sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt hat. Wenn er das an den Tag gelegt hätte, in den 60 Minuten, in denen er gespielt hat, dann wäre vielleicht das Spiel auch anders ausgegangen. Also da war er gleich mit dem Fuchteln und total aggressiv, dass er jetzt da raus muss, da war er gleich da, aber hat halt davor nichts gerissen, Thiago. War der so schlecht in dem Spiel? Die waren halt alle scheiße. Also da war jetzt niemand, der wirklich mit guten Leistungen brilliert hat. Ich meine damit jetzt nicht, dass die keine Chancen hatten. Die hatten sie, die hast du ja wahrscheinlich auch in den Highlights gesehen. Also es gab ja schon genügend Chancen. Der Freistoß von Lewandowski, der war ja eine absolute Granate. Aber ich hatte halt nie das Gefühl, dass Bayern Frankfurt hier niederringt oder so. Es war immer so, es kippte immer so von der einen in die andere Richtung. Also du hast halt einfach immer das Gefühl gehabt, Frankfurt kann ein Tor schießen. Und Bayern ist zwar insgesamt die überlegene Mannschaft, aber es wirkte nicht zwingend genug aus meiner Sicht. Die große Erkenntnis des Spiels war ja nicht, dass Bayern verlieren kann. Das ist ja nun schon möglich. Aber nach dem 1-1 war ja eigentlich so klar, jetzt kippt das Spiel, jetzt ballern wir sie weg. Das war die, genau. Und dann fällt die Anspannung ab, glaube ich. Ja. Das ist mir nämlich gegen Stuttgart exakt auch aufgefallen. Da gab es ja auch diese Situation, früh das 1-0 bekommen, dann zurückgekommen und dann diese Denkweise, so jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg, jetzt läuft's von alleine. Und dann fehlen vielleicht wirklich diese, auch wenn es dummes Gelaber ist, aber es ist halt einfach so, dann fehlen die paar Prozent und plötzlich holst du den Gegner wieder zurück und machst den damit stark. Ich glaube, dass das irgendwie bei den Bayern so festsitzt, weil es ja auch immer so gelaufen ist. Wenn die mal hinten lagen, dann haben sie halt zwei Dinge hochgedreht, Monokel, und dann haben sie das Spiel wieder gewonnen. Und das, die Bayern konnten sich auch immer auf die Angst des Gegners verlassen. Es wirkt fast so, ja. Wobei ich mich natürlich auch frage, ob das nur von uns so wahrgenommen wird oder ob es halt einfach eine unglaubliche Dominanz ist, weil sie halt auch wahnsinnig gut besetzt sind. Also es wirkt ich immer glaube so, schon, dass das schon valide auf dem Platz zu fühlen ist. Wenn du halt, die Bayern haben halt immer an die 70-75% Ballbesitz und dann denkst du dir natürlich als Gegner schon, dass die irgendwie schon besser sind, weißt du? Ich dachte, die werden halt einfach müde. Also sprich nicht so sehr mental, sondern dadurch, dass Bayern die wirklich die ganze Zeit laufen lässt und du auch überhaupt nicht die Chance bekommst, mal an den Ball zu kommen und dann eine Gegenaktion zu starten, dann dachte ich halt, okay, das macht dich halt einfach fertig. Also du bist halt irgendwann mal müde und kannst nicht mehr diesen Extraschritt gehen und doppeln und trippeln, so wie es Kovac beschrieben hat. Ja, aber ich war fast schon schockiert, wie Bayern in den letzten beiden Spielen aufgetreten ist. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es, also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab, dass Bayern zwei Spiele in Folge mit mehr als zwei Gegentoren Unterschied verloren hat. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Also wenn man das statistisch schon mal nachgucken müsste, ich glaube, da muss man eine ganze Weile zurückgehen. Wahrscheinlich, ja. Also ich kann mich noch nicht mehr dran erinnern, wann die Bayern das letzte Mal zwei Spiele hintereinander verloren haben. Das müsste man wirklich mal nachrecherchieren. Aber gut, das waren zwei Finals, das wird es wahrscheinlich schon mal gegeben haben. Nee, es war gegen Stuttgart war ja so ein. Da kann, ach, das meinst du? Ja, Stuttgart und jetzt Frankfurt, so direkt hintereinander und vor allem, wie gesagt, gegen Mannschaften, die ja, also ich will mir das jetzt auch nicht schönreden, ne? Das sind halt einfach keine, die sind ja nicht mal ansatzweise auf Augenhöhe von der Qualität. Die können nur kämpferisch dagegen halten. Ist richtig. Und scheinbar, das hat der Frankfurt anscheinend gemacht. Absolut. Also ich war beeindruckt von Frankfurt, aber ich habe mich auch irgendwo gefreut, weil diese Einstellung belohnt wurde. Und ich muss sagen, ich habe mich auch wahnsinnig für Kevin Prinz Boateng gefreut, weil der Typ, also ich habe über den auch anders gedacht, gerade nach dieser Schalke-Nummer und so, da habe ich schon gedacht, dass es also so ein Enfant terrible ist, der ja einfach dem das alles ist ja, zu Kopf das steigt. Ist ja, glaube ich, auch immer noch. Also das ist aber okay, wenn er die Leistung auf den Platz bringt, jedenfalls so wie in Frankfurt, dann kann ich damit leben. Aber bei ihm wirkte es damals so, als ob er halt einfach jemand ist, dem der ganze Ruhm zu Kopf gestiegen ist. Und das Bild hat er in Frankfurt in dieser Saison für mich komplett geändert. Also Aber das ist auch so ein Transfer jetzt für Frankfurt, als Kevin Prince-Boateng gekommen ist. Der lässt die ganze Region ein bisschen elektrisieren, weißt du? Ja, das ist jemand, der versprüht ein gewisses Flair. Und man hat das Gefühl, dass das der perfekte Leader für diese Mannschaft ist. Weil diese Mannschaft irgendwie so diesen rauen, diesen Bad Boys-Stil auch so auf den Platz rüberbringt, finde ich. Also, ja. Das ist, wenn du das irgendwie scripten müsstest, würdest du es wahrscheinlich genauso machen. Also das ist echt gut gemacht, muss man einfach so sagen. Glaubt ihr denn, dass Nico Kovac das so ein bisschen einimpfen kann, diesen Bad Boy Killer Instinct der Mannschaft, den Bayern? Nee, dafür fehlen die, das sind gar nicht Charaktere in der Mannschaft bei Bayern, die diesen glaubwürdig und wirklich rüberbringen könnten, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher, ob das... Oder will Ribéry vielleicht noch? Nee, ich glaube wirklich, dass Kovac das nicht bewusst macht. Also ich glaube nicht, dass das sein Markenzeichen als Trainer ist. Ich glaube, dass er einfach vorgibt, dass es eine gewisse Mentalität braucht, um Spiele zu gewinnen, egal wer du bist. Und dass Spieler, die jetzt in Frankfurt sind, das eben so umsetzen dann letzten Endes durch diese enorme Einsatzbereitschaft und diesen dreckigen Stil, sage ich jetzt mal. Und du kannst. Glaubt ihr denn, der Spielstil der Bayern wird sich signifikant ändern? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil das ja alles Ballkünstler sind und keine Zerstörer. Also was passieren kann, davon gehe ich nämlich felsenfest aus, ist, dass Kovac versuchen wird, die Bayern flexibler zu machen. Ja, weil man sieht halt, dass es dann relativ, es kann ein Zufall gewesen sein. Es sind aber die letzten zwei Spiele, die wir gesehen haben, das ist der Eindruck, den ich jetzt habe von den Bayern. Aber man sieht, dass es dann doch Mittel und Wege gibt, wie man die Bayern verhältnismäßig ruhig stellen kann. Also für Bayern-Verhältnisse. So, und ich habe auch so ein bisschen vermisst, dass es, also gegen Stuttgart habe ich mir so gedacht, okay, die haben das Ding jetzt hier halt abgehakt. Ja, also das ist halt für die, mein Gott, da steht es 3-1, dann machen wir uns jetzt nicht mal schmutzig und dann fällt halt auch das 4-1 fertig. Aber du hast auch im DFB-Pokalfinale gemerkt, dass denen da nicht mehr allzu viel einfällt. Also die rennen dann in ihrer typischen Bayern-Art an, wie auch gegen Madrid, und es fehlt dann irgendwie so eine Planänderung, so ein Plan B, den sie umsetzen können. Einfach den sie vielleicht auch noch nie richtig gebraucht haben. Ja, das ist auch schwer, wenn du eine komplette Saison... Auf 80% Spiele da brauchen. Hä? Das ist das Problem. Die bräuchten sie aber in diesen entscheidenden Spielen, bräuchten sie den. Scheinbar, kann man jetzt sagen. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Kann man jetzt sagen, wenn der Lewandowski-Freistoß reingeht, reden wir ja auch nicht mehr darüber. Aber es ist halt. Eben. Es ist halt so, wie es ist. Und es ist ja trotzdem eine Schwäche. Wenn du immer in den Spielen, wo es drauf ankommt, versagst. Auf eine Saison kannst du die Bayern nicht ausschalten, da bin ich mir sicher, weil es sind halt einfach zu viele Spiele und das passiert nicht allzu oft, so wie jetzt gegen Frankfurt oder eben gegen Stuttgart und auch gegen Madrid, das ist natürlich immer eine andere Qualität, aber du willst natürlich als Bayern-Fan im Halbfinale gegen Madrid auch mal wieder mit breiter Brust hinfahren können, weil du weißt, wir können die schlagen, aber das war jetzt nicht mein Gefühl. Nee, also, war es nicht, also ich hatte schon das Gefühl, dass man sich jetzt nicht eingekackt hat. Nee, das nicht, aber es war jetzt auch nicht so, ich kann auch nur sagen, das ist nur so ein Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie da wirklich mit breiter Brust hinfahren und jetzt sagen, das war's für euch. Wir beenden hier diesen Siegeszug mit zwei Titeln in Folge, den dritten wird es nicht geben. Also das ist einfach nur so ein Gefühl, es sind keine Aussagen gewesen, nichts. Auch die Spiele, sage ich auch nochmal dazu, ich hatte nicht das Gefühl, dass Bayern chancenlos war, ganz im Gegenteil. Insgesamt gesehen war das die deutlich aktivere Mannschaft, die mehr Chancen hatte und einfach zu blöde war, die Kiste zu machen. Aber letzten Endes ist es halt das, was zählt. Also, und dann kommt natürlich dazu, dass du halt zwei massive Fehler da begehst. Einmal Rafinha und dann, wie gesagt, Ulle. Dann ist halt schwierig, die Tore wieder aufzuholen. Das ist halt Madrid. Aber trotzdem, ich bin gespannt, was oder wie sich das auch auf die Nationalmannschaft auswirkt. Weil da sind ja schon ein paar Leistungsträger dabei, die jetzt da bei der WM wieder Gas geben müssen. Und wenn sich diese Mentalität so mit zur Nationalmannschaft oder mit in die Nationalmannschaft einschleicht, dann könnte es aber auch überraschende Niederlagen geben. Also, weißt du, wie ich meine? Gerade gegen so, hast du ja letzte Woche schon gesagt, unangenehme Gegner wie Mexiko, das kann auch mal nach hinten losgehen. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Was ist auf jeden Fall, was auf jeden Fall noch interessant ist, wo wir eben auch noch kurz an dem Thema Kovac waren, das Trainerkarussell hat sich ja auch ziemlich doll gedreht jetzt in den letzten Tagen. Mit Favre meinst du? Ich meine Favre in Dortmund heute. Und was ich fast so gut fand, wie im Nachhinein, den ich im Nachhinein festgestellt habe, den du vorher festgestellt hast, wie den Einsatz und die Feier zum Beispiel auch in Frankfurt, war der Auftritt von Thomas Tuchel in der französischsprachigen PK. Ich habe ja auch 4 Jahre Französisch lernen müssen. Und es gibt für mich, es gibt so ein paar Fetische, die muss man einfach auch bekennen. Und zum Beispiel eine Frau mit einem französischen Dialekt ist was ganz, ganz Besonderes. Also die Sprache an sich ist auch was Besonderes. Aber es ist eine unglaublich schwere Sprache, eine unglaublich bekloppte Sprache. Alleine die Art und Weise, wie Franzosen zählen, ist ja schon bescheuert. Aber ganz im Ernst, wie Tuchel sich da präsentiert hat, mit einer Selbstsicherheit und einem unglaublich guten Französisch, da habe ich echt gedacht, meine Fresse, ist das ein Player? Ich sage ja, aber er hat auf keine einzige Frage in Französisch geantwortet, sondern er hat ein Statement abgegeben. Natürlich. Das kannst du natürlich auswendig lernen. Wenn du dann mal Französisch hattest auf dem Gymnasium. Ja, oder so. trotzdem schwer. Ja, nee, ich möchte das jetzt nicht in Abrede stellen, aber es gab auch schon viele andere Trainer, die ihre erste Pressekonferenz auf Deutsch abgehalten haben. Pep Guardiola, ne? Ja. Aber hast du auch die, da du ja im Moment viel konsumierst, was so Fußballsachen angeht, hast du auch das Sky-Interview mit Tuchel gesehen? Nein. Okay. Über Neymar? Nee, auch über alles, so wie er da angekommen ist und so weiter. Der sprüht im Moment eine Lebensfreude aus, die ich bei dem noch nie festgestellt habe. Es ist ja für mich immer so eine Art Hassfigur gewesen auch. Alleine wie er so aufgetreten ist, wie er sich präsentiert hat und so weiter. Aber jetzt, seitdem er da wirklich zugesagt oder das öffentlich gemacht hat, da auch aufgetreten ist. Und natürlich war es nur ein Statement, da gebe ich dir recht, Ricky, absolut. Trotzdem für mich eine starke Leistung als jemand, der diese Sprache lernen musste. Nichtsdestotrotz muss ich dann sagen, dass du dann, wenn du dieses Interview siehst, diese Lebensfreude in dem spürst und diese Gier danach, diesen Job zu machen, genau das ist das, was mich überrascht und was mich positiv überrascht, kann ich dann auch sagen. Negativ überrascht hat mich, um da nochmal den Bogen zu schlagen zum DFB-Pokalfinale, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, dieses Verhalten von FC Bayern. Können wir da nochmal drüber reden? Ja, habt ihr denn das Statement, dieses Mini-Interview über Neymar gesehen von Tuchel? Ich habe gelesen, dass er irgendwas gesagt hat, aber ich hab das nicht gelesen. Nee, was war das? Das war so eine Mischung aus Nasser El-Khelaifi hat ihm gesagt, was er sagen soll, und aber auch eine sehr prätentiös, joviale Klugscheißer-Art, die ich irgendwie ganz, ganz gut fand. Also er hat halt auch gesagt, dass das ein Künstler ist, der Neymar, dass man ihm seine Freiheiten geben muss. Das hörte sich natürlich stark danach an, dass der El-Khelaifi gesagt hat, hier komm, das ist dein König, das ist der Allergrößte in deiner Mannschaft. Hat sich stark danach angehört. Aber das Drumherum um dieses Interview hat sich sehr selbstbewusst und auch, also gar nicht mal so duckmäuserisch angehört. Ja, ich habe jetzt kein Interview von dem, wie hieß der Vorgänger? Unai Emery? Ja. Von dem habe ich jetzt kein großes Interview irgendwie im Kopf oder so, aber ich habe das Gefühl, dass der Tuchel sich der Sache bewusst ist, dass das möglicherweise, dass es höhere Mächte gibt als Tuchel in der Kabine. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass er sich dessen bewusst ist. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass er genug Selbstinitiative und eigene Kraft in dieses Projekt reinbringt, dass da was ganz Großes passieren kann. Kann ich mir gut vorstellen. Natürlich muss er jetzt da diese ganzen Weltstars, muss er da jetzt ein bisschen moderieren, ne? Aber werden wir sehen. Ich fand das jetzt alles gar nicht so schlecht rund um Tuchels Vorstellung da bei Paris. Also ich bin sehr gespannt. Hätte ihn gerne bei Bayern gesehen, immer noch. Ich bin gespannt, weil für Tuchel das zum ersten Mal als Trainer eine Station sein wird, wo er nicht dafür geholt wurde, Spieler besser zu machen, sondern perfekte Spieler zusammenzubringen zu einem großen Ensemble sozusagen. Also die sind alle mit die Weltbesten auf ihren Positionen. Es geht nicht darum, Spieler zu entwickeln, sondern es geht eigentlich mehr darum, die zusammenzubringen und dann das Optimum rauszuholen. Und da bin ich mal gespannt, wie er das hinbekommt. Es ist auf jeden Fall ein extrem schwerer Job. Also letzten Endes kann er ja nur verlieren, weil wenn er großen Erfolg hat, werden wahrscheinlich alle sagen, ja, mit der Mannschaft. Und wenn es nicht läuft, dann geht, weiß ja, wie es ist. Sehr ähnlich wie in München. Kovac kann ja fast auch nur verlieren, weil jetzt ja schon alle sagen, der Meister wird er auf jeden Fall. Dabei ist es trotzdem eine Leistung, die Mannschaft Woche für Woche einfach so zusammenzustellen, dass sie die Spiele gewinnen. Also dass es nicht so leicht ist, haben wir halt jetzt gesehen, zwei Mann in Folge. Ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin auch sehr gespannt. So, Pocho, jetzt dein Spalier stehen. Was ja, das ist, warum wird sich da so drüber aufgeregt, frage ich. Ach, Gott sei Dank gehst du in die Richtung, weil mir geht es sowas von am Arsch vorbei. Also, nee, weil ich kann mich nicht erinnern, dass da sich bei, also das hat, ich finde auch die Art und Weise, wie Bayern sich da präsentiert, falsch. Also Bayern hätte einfach dann auch sagen müssen, ja, Moment mal, das wird bei jedem Finale meistens irgendwie so gemacht. Und da steht keiner in Reihe und Glied bei der Übergabe und so weiter. Da achtet auch sonst keiner drauf. Halt. Es geht nicht darum, dass die in Reihe und Glied stehen. Es ging darum, dass die den Platz verlassen haben. Weil das ist schon üblich, dass dann die Loser da noch auf dem Platz rumeiern, wenn der Sieger den Pokal bekommt. Aber es geht jetzt nicht darum, dass die da wirklich in Reihe und Glied eiern da ja nun wirklich rum. Man kann das ja verstehen, so wie die Bayern reagiert haben. Ich hätte Eintracht Frankfurt verstanden, wenn die gesagt haben, komm, ey, leck mir am Arsch, schieb dir deine Silbermedaille in den Arsch. Das ist so dumm. Weil es aber jetzt natürlich die Bayern gemacht haben. Da wird halt jetzt wieder versucht, irgendwas, da wird halt wieder irgendwo jetzt versucht, Stress zu machen. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das? Also gibt es wirklich Leute, die sich darüber aufregen? Also normale Menschen, das interessiert doch keine Sau. Also, nee, ist auch so. Oder meinst du, irgendjemand würde es jetzt besser gehen, wenn wir, das wäre nicht passiert, aber ich sag mal, Joshua Kimmich nochmal auf dem Platz heulen gesehen hätten. Es war da alles klar. Die Bayern wurden geschlagen, die waren am Boden, oder was heißt am Boden, die haben sich halt angekotzt, dass sie sich so einen Titel haben nehmen lassen und sind da, ich fand das so sinnbildlich, wie der Martinez da die Rolltreppe hochfährt, erschöpft, aber auch irgendwie so, Mann, also weißt du, dass du halt so denkst, es lag an uns, wir haben uns selber geschlagen, so das hast du, das war so ein Sinnbild für mich. Und dass die jetzt da gehen, ich bin da bei Jupp Heynckes. Da muss normalerweise vom Verein, vom FC Bayern München oder vom DFB irgendjemand dastehen und die Leute kurz darauf hinweisen. Weil wenn ich gerade so ein Spiel gespielt habe, so ein intensives Spiel, in der letzten Minute noch einen vermeintlich klaren Elfmeter nicht bekommen habe, bin ich nicht mit den Gedanken dabei, wie kann ich mich jetzt am besten positionieren, dass mich jeder sieht, wie ich hier gerade dem Gewinner Tribut zolle. Also da muss man auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Also das hat ja Madrid auch nicht gemacht in Spanien bei Barcelona. Das ist ja auch gang und gäbe, dass man da wirklich Spalier steht und das haben sie auch nicht gemacht. Tradition hinterher. Wie du sagst, da ist es nämlich gang und gäbe. Da ist es, das gehört einfach dazu. Chris, du hast schon mehr DFB-Pokalsiege miterleben dürfen als wir. Kannst du dich daran erinnern, dass da wirklich richtig Spalier gestanden wurde für den Gewinner, für den Verlierer? Kann ich mich nicht dran erinnern, scheue mich aber auch zu sagen, das ist nie so gewesen oder das gab's schon, dass da der Verlierer vom Platz gegangen ist. Das kann möglicherweise sein. Dadurch, dass es jetzt die Bayern gemacht haben, ist es medial ein bisschen größer. Aber mir ist es doch scheißegal. Also ich kann es doch als Ex-Sportler auch verstehen. Dann schick die doch in die Katakomben, lass die ein Bier trinken, lass die duschen gehen, lass sie ausrasten, schreien, heulen oder so. Aber das ist doch so eine Farce. Und das ist doch wirklich auch ein weiteres Mosaiksteinchen von dieser Inszenierung Fußball, oder? Wisst ihr, was ich meine? Also lass die doch mal Mensch sein. Story gesucht. Es reicht nicht mehr das Spiel an sich als Reportagegrund, sondern es muss immer noch was drumherum sein, was man berichten kann. Wenn es irgendwo, wie gesagt, 4 Bengalos gibt, dann ist das absolut, das ist das und der Untergang. Und du wirst irgendwann wirst du es erleben, dass du dich auch ja, dass du den Gürtel ausziehen musst und die Schuhe, wenn du ins Stadion willst. Darauf kannst du dich jetzt schon mal einstellen, dass es irgendwann kommt. Jetzt brauchst du noch 2 Verrückte, die mal einen Terroranschlag machen im Stadion, dann sind wir dabei. Und dann gehe ich aber nicht mehr ins Stadion, weil den Affentanz mache ich nicht mit. Das muss berichtet werden, dann, dass die Bayern-Spieler sich nicht standesgemäß da mit Applaus bei den Siegern bedanken für das Spiel. Das sind immer so Dinge, fick deine Mutter, ohne Scheiß, interessiert mich einen feuchten Furz. Für mich war die Story einfach dieses grandiose Spiel, unterhaltsam ohne Ende und danach diese Emotionen von Frankfurt. Alles andere interessiert mich einen feuchten Furz, das ist einfach so. Was hast du jetzt, dein Bengalo da umgeschmissen oder was? Aha. Kaputt? Nee, warte. Also auch kaum Echo jetzt. Ich muss doch immer das Mikrofon rausziehen, damit ich euch höre, wenn ich hier neue Kohle hole. Nee, mir ist nur die Kohlezange runtergefallen. Mir ist ja was Ulkiges aufgefallen. Nächste Woche fahre ich in Urlaub nach Südtirol. Da stelle ich fest, dass die deutsche Nationalmannschaft ja auch in Südtirol ist und gar nicht so weit weg von mir. Das gibt's ja, gibt da ja nicht. Kann der Dieter da nicht mal vorbeigehen und sagen, hallo, ich bin Dieter? Ich gehe nicht. Schade, dass der Sandro nicht mitfährt. Das hätte ich mir ja gerne angucken. Rotes Tuch. Nur noch ein Ricky versus Sandro. Und die Nationalmannschaft verabscheue ich mittlerweile deshalb, ich hoffe, das ändert sich noch, wenn die WM dann losgeht, aber momentan bin ich wirklich auf dem Stand, dass ich diese Mannschaft einfach nur noch verachte. Und das liegt an diese behinderten Fans. Ohne Scheiß, wenn ich diese Deppen da sehe, das ist dieses... Wir sind hier dieser Fanclub und so, ja? Also wir sind DFB und was weiß ich mit diesen behinderten Adler und so. Da frage ich mich immer, was sind denn das für Leute? Was sind denn was sind denn das für Leute? Ich muss wieder an Bruchhagen denken. Was sind das für Leute? Aber jetzt doch mal ganz ehrlich, kam von euch schon mal jemand auf die Idee, in den DFB-Fanclub mit einzutreten und dann so eine, das muss ich mir mal vorstellen, dann machen die eine Choreo für diese Euro-Bewerbungsgeschichte und das wird, das ist ja wie wenn der VfB seine Fans dafür bezahlt, dass die jetzt die Choreo machen. Das hat doch nichts mit Fußballkultur zu tun. Da hättest du auch irgendwie das ganze Stadion voll Roboter setzen können, die halt einfach im richtigen Moment die Schilder nach oben klappen. Das ist für mich alles, was ich am Fußball verabscheue. Dieses ganze DFB-Aufgeblase. Das ist für mich wirklich so Helene Fischer, wir machen die Welle scheiße. Das ist genau das. Hast du da auch noch den Grindel? Habt ihr das Interview in der Halbzeit gesehen? Nee. Da wurde er zu der Causa Hajo Seppel da befragt. Und es geht ja darum, Seppelt, dass der auch nochmal... Seppelt, das wollte ich letzte Woche schon sagen. Seppel Herberger. Da ging es auch nochmal darum, dass er ja befragt werden wird von irgendwelchen Russen, bevor er da einreisen darf und so. Und die Reporterin hat, ich kann jetzt keine Zitate wiedergeben, aber die hat versucht, das Ganze mal so ein bisschen nachzubohren und auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Und der hat sich da so ekelhaft rausgewunden die ganze Zeit. Ja, man so merkt, wie er ist. Ja, genau. Man merkt halt die ganze Zeit, das ist nur so ein corporate fucking... Das ist ein Politiker. Ja, ich weiß, man muss immer vorsichtig sein mit seinen Äußerungen. Obwohl, Sandro Wagner, der wird wahrscheinlich schon Anwalt angesetzt haben hier bei Dieter. Mhm. Aber egal. Das war natürlich nur ein Telefonschrei. Sandro Wagner ist natürlich eine alte Nutte. Muss man nochmal sagen. Auf jeden Fall, hat man da all das gesehen, was im Vorfeld von vielen befürchtet wurde. Nämlich, dass der DFB vielleicht doch ein Stück weit, wie soll man das ausdrücken? Also die nehmen das halt in Kauf, dass nicht alles ganz so transparent in Russland läuft, weil genug Geld fließt. Also die sind sozusagen stiller Begleiter des ganzen Schmiertheaters. Das ist ja, aber es wird auch in ein paar Monaten soweit sein, sage ich dir auch, dass wir die Vergleiche haben, dass wir uns alle aufregen oder dass sich viele aufregen, mich inklusive, dass wir uns über dieses Foto von Özil und so weiter aufregen. Und wir sehen in 3 Monaten ein Foto vom grinsenden Grindel. Oh, das ist toll. Der grinsende Grindel. Das ist schön, ja. Grinsegrindel. Der Grinsegrindel, ja. Hänsel und Grindel, bin ich noch besser. Dass wir dann diesen grinsenden Grindel sehen, wie er handshakend mit dem anderen Despoten aus Russland da steht. Und wir uns dann alle wieder fragen, Moment mal, ist es nicht das, was Potsch schon seit Wochen sagt? Nein, das fragen wir uns nicht alle. Aber wir kommen wirklich an diesen Punkt, wo wir uns über Sachen aufregen, die wir A, nicht ändern können und die einen B so unendlich fertig machen, dass man sie echt langsam ausblenden muss, weil sonst... Ich explodiere bald. Wirklich. Ricky, ich bin da manchmal echt... Albern war ja die Steinmeier-Nummer. Dass die dann echt noch zu Steinmeier eingeladen werden. So, ja, aber das ist auch unser Präsident. Ja, ja. Ey, da würde ich an Steinmeiers Stelle schon sagen, was leck mir am Arsch. Also, der lässt sich dafür auch noch benutzen, für diesen ganzen... Instrumentalisieren, ganz genau. Ganz schlimm. Völlig einfach. Ganz, ganz schlimm. Und dann auf dieses Duck-Kasperische da. So also wie ein kleiner Junge, der zum Direktor bestellt wird. So sah das so ein bisschen für mich aus. Und auch genauso hat sich Özil und Dings auch gedacht. Ja, was soll die Scheiße? Jetzt machen wir hier einen auf gute Miene zum bösen Spiel. Genauso auf die Art und Weise, wie wir es vorher gemacht haben. Und alle sind happy, ich nicht. Ja, für mich ist es die Aktion vorher gewesen. Aber gut, anscheinend soll das ja vergessen werden. Wie so viele Sachen. So ist das Produkt geworden. Ja, und ich schicke euch jetzt was in den Skype-Chat. Das kann auch gerne jeder nachgucken. Es gibt diverse große... Das kann auch gerne jeder nachgucken. Wer sind. Ja, nein, ich erkläre es dir jetzt. Ich erkläre es jetzt, warum es jeder nachgucken kann. Es gibt diverse große Discounter in Deutschland. Und einer dieser Discounter hatte heute... Jetzt muss ich gucken, wie ich wieder hier Chat da... nee, doch nicht. Oh Gott, wie geht denn das jetzt hier? Egal, mache ich gleich. Auf jeden Fall... Jetzt warte ich zum ersten Mal in 10 Jahren mit Pocho Podcasten auf einen Link von ihm. Ja, ja. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich den Chat hier wieder aufmache. Oben rechts ist ja schon mal sagen, dass diese Woche, beim Dieter der Woche, die scheiß Wolfsburg-Fans gewonnen haben. Vom Chris nominiert. Dieser große Discounter macht nämlich das, was, jetzt habe ich es auch reingeschickt, was Ricky eben moniert hat. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wer hat das? Was? Jetzt gucken wir. Oh, man riecht förmlich die Cola-Kirsche. Aldi sieht, oh, jetzt geht's los. Meisterhafte Gewinne. Wenn ich auch einen sehe mit so einer Fahne am Auto, ich werde zum Straftäter, wirklich. Oh, da geht's ja richtig rund bei euch. Ja, ja, ja. Aber die Haribo Fantasia-Box, die würde ich nehmen. Da bin ich Deutschland-Fan. Da gebe ich zu. Ich würde ja, Chris und auch Pocho, ich will diese Mannschaft geil finden und anfeuern. Aber ich kann es nicht, weil so viele andere mit diesem Fußball der deutschen Nation oder mit dieser Mannschaft sympathisieren, die absolut all dem widerstreben, was ich bin. Und deswegen kann ich nicht mehr mich auf deutsche Nationalmannschaftsspiele freuen. Es geht einfach nicht mehr. Das sind wirklich, und das mag man mir jetzt negativ auslegen, wie man will, aber das sind wirklich so eine Häufung von Tobi Beiers, so neureiche Typen, die irgendwie jetzt einen Fußball als ihr neues Ding für sich entdeckt haben, so als ihr neues Event, als ihr neues... Redet der Tobi Beier über Fußball oder was? Der ist ja großer St. Pauli-Fan, wahrscheinlich tue ich ihm auch Unrecht, aber der hat so eine luschihafte Art irgendwie, wenn ich den immer höre. Weißt du, wie ich meine? So, das ist... Ja. Da fehlen mir so Ecken und Kanten und alles, was er sagt, da ist eigentlich nichts falsch. Aber genau das ist das, was das ich habe das Gefühl, dass sich jeder versucht oder viele versuchen von den Leuten genauso darzustellen. Also immer das Richtige. Am besten noch zwei Fähnchen ins Gesicht. Von der gegnerischen Mannschaft auch noch eins. Ja, das wäre toll. Nee, damit es bloß nicht so rüberkommt, weißt du? So. Und das auch immer dann so Diskussionen. Ich kann mich noch erinnern, als Asamoah dann für Deutschland gespielt hat. Als aber immer das, ich hatte das Gefühl, dass diese Diskussion darüber, dass das ja toll ist, dass das viele so für sich selber benutzt haben, um auch nochmal herauszustellen, was für tolle Menschen sie sind. Wir haben nichts gegen Schwarze. Ja, wir haben nichts gegen Schwarze in der Nationalmannschaft. Ja, das muss ich aber nicht sagen, das weiß ich doch. Aber dann kommt wieder, ja, aber das muss man schon sagen, damit man ein Zeichen setzt, damit dann die Leute, die sagen, sie hätten was dagegen, nicht Oberwasser bekommen. Wo ich mir aber oft haben ja die Leute was dagegen, die es sagen. Zumindest, ja, ich weiß, was du meinst. Ich möchte es dir nicht unterstellen, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist... Wir? Was? Was möchtest du mir denn nicht unterstellen? Meine ganze Freizeit. Nein, ich möchte es denen nicht unterstellen. Ich möchte es denen nicht unterstellen. Habe ich mich vielleicht auch gerade versprochen. Ich bin heute so miese, Pedro. Ich merke das auch. Mich kotzt das alles an. Jetzt kann ich mal erzählen, was ich heute gemacht habe. In Vorbereitung zur Sendung dachte ich, jetzt gucke ich mir mal diesen komischen WM-Spielplan an. Weil ich wissen wollte, so, was für Spiele stehen denn da. Und ich schwöre euch, das ist jetzt nicht gelogen. Ich sehe dieses Eröffnungsspiel und habe sofort die App ausgemacht. Und habe gesagt, nee, leck mir Marsch. Das ist doch ein Klassiker. Russland gegen Saudi-Arabien oder sowas? Aber das ist, ich überlege gerade einen Vergleich, aber das ist für mich wie, wenn du die Show mit so behinderten Katzen, wenn der geilste Zirkus der Welt mit so behinderten Katzen eröffnet oder so. Mit so Katzen, wo ein Stück vom Schwanz fehlt und die überhaupt nichts können, sondern einfach nur so blöd in der Manege rumliegen. So eröffnen die das größte Fußballturnier der Welt. So eine einäugige Katze, die ganze Zeit von statt durch den brennenden Reifen gegen den brennenden Reifen springt. Und so. Ich weiß nicht, da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Da habe ich echt schon keinen Bock mehr. Wie sieht denn eigentlich die Zeitversetzung aus? Glaube ich nicht so wild. Ne? Bei der Olympiade, ich habe es jetzt auch nicht groß verfolgt, aber hier, das war bei meinen Eltern, aber auch nicht groß. Wann sind die Spiele so unserer Zeit? Also das wüsste ich jetzt gar nicht auf Anhieb. Meine Mutter sagt immer zur perfekten Zeit. Wir gucken mal, ob es beim Kicker schon, ob da die Anschlusszeiten Deutschland stehen oder ob das noch... Wie heißt das? WM? Das ist die Weltmeisterschaft. FIFA-WM habe ich hier. Spieltag. Ab geht's. 17 Uhr geht's los. Donnerstag, 14. Juni. Warum eigentlich Donnerstag? Donnerstag, 14. Juni, Eröffnungsspiel. Russland, Saudi-Arabien. Und Leute, dann haltet euch fest. Freitag, 15. Juni, 14 Uhr. Ägypten gegen Uruguay. Okay. Nix gegen die Urus. Ägypten. Die sind schon WM-Legend. Auch Ägypten, hallo. Salah? Ja. Mohammed, der erste Dieter der Woche ever. So. Dann geht's weiter. Dann geht's richtig ab. Das klingt jetzt fast wie so eine Art Krieg im Nahen Osten. Marokko gegen Iran. Das ist wie, wenn du bei FIFA auf Random-Mannschaft auswählen klickst. Wann gibt's denn eigentlich das Update? Das müsste doch jetzt auch bald geben, ne? Hoffentlich mit Sandro Wagner. Portugal, Spanien. Das ist schön. 20 Uhr Freitag. So, dann beginnt für mich also die WM. Mit Portugal gegen Spanien. Weil Freitag 14 Uhr Ägypten gegen Uruguay kann ich nicht gucken. So. Samstag. Mehreren Gründen. Frankreich, Australien. Interessiert mich nicht. Argentinien, Island. Könnte man sich mal angucken. Peru, Dänemark. Und Kroatien, Nigeria. Jo. Jo. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr weiterzugucken. Ohne Scheiß. Jetzt wird es noch schöner. Jetzt wird er noch schön. Costa Rica gegen Serbien. Ja. Deutschland gegen Mexiko. Endlich mal was Geiles. Brasilien, Schweiz. Da habe ich Bock. Ja, aber Deutschland, Mexiko, das liest sich wie ein WM-Spiel. So Mexiko auch irgendwie immer dabei. Und das gab es früher auf dem NES, gab es Mexiko auch schon als Mannschaft. Da irgendwie, Ich finde, das hat schon so einen gewissen Klang. Deutschland, Mexiko bei der WM. Finde ich schon gut. Ich kann auch mit Saudi-Arabien bei der WM leben. Aber für mich ist dieses Eröffnungsspiel Russland-Saudi-Arabien, das klingt wie eine Drohung. Das ist ja, Deutschland-Costa Rica 2000, ja, Deutschland-Costa Rica 2000. War ja jetzt auch nicht so. Klar, das war für uns halt cool, weil es halt ja, hier in Deutschland losging. Ja, das stimmt. Was waren 2010 in Brasilien das Eröffnungsspiel? Wisst ihr das noch? Nee, 2014. Hä? 10 war Südafrika gegen Frankreich? Nee, oder? Weiß ich nicht. Warte mal. Du könntest jetzt einfach alles sagen. Ich weiß es noch und wir würden sagen, ja, es stimmt. Wieso komme ich denn? Also ich weiß, in Südafrika gab es diesen Eklat um die französische Nationalmannschaft. Ich dachte um die Vuvuzelas. Ja, das war noch Themen, als es darum ging. Ja, echt, ey. So, Gruppenphase. Erstes Spiel. Südafrika gegen Mexiko. Das war das erste Spiel. Und es folgte Uruguay gegen Frankreich am selben Abend um 20.30 Uhr. Ja. Also Brasilien, Schweiz und danach Schweden, Südkorea. Schon Instant Classic. Ja, aber damit, irgendwie kann ich ja damit leben, dass dann kleine Nationen, das geht mir gar nicht so sehr darum, dass da kleine Nationen sind, sondern es ist natürlich auch wieder diese extreme Aufgebohrtheit. Du hast ja einfach nochmal zusätzliche Spiele jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, die ich nicht unbedingt bräuchte. Wenn sich da ein kleines Land qualifiziert, sage ich ja nichts. Aber Island, ja. Ja, dass dann nochmal extra mehr Gruppen an den Start gebracht werden, nur um halt in noch mehr Ländern das Produkt verkaufen zu können, das nervt halt, weil keiner hat was so richtig davon. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, Mensch, damit steigt die... Das hast du doch bei der EM gemerkt. Das genau. Das hast du doch vollkommen bei der EM gemerkt. Das war so aufgeblasen, das Turnier, dass es wirklich dazu führte, dass diese Aufgeblasenheit, dieses immer verfügbar, ich kann zu jeder Tage so Nachtzeit live ein Spiel gucken, aber es ist eigentlich genauso interessant, als ob jemand in Timbuktu einen Stein gegen einen Baum wirft. Oh. Dann... Leider auch mit unansehnlichem Fußball. Da war halt diese taktische Ausrichtung vieler Mannschaften auch noch so enorm destruktiv. Und das wird bei der WM noch schlimmer werden, weil halt Mannschaften dabei sind, die, und so schlimm es klingt, und ich weiß, wie überheblich es klingt, aber die unserem Qualitätsanspruch, was Sachen Fußball angeht, überhaupt nicht gerecht werden. Da müssen wir aber den Ball mal ganz schön flach halten als Bundesliga-Zuschauer. So, naja, also man muss da schon darüber stehen, dass egal was Sache ist, da ja trotzdem 4 Sterne auf der Brust sind. So, ihr könnt jetzt alle ausmachen, aber wir tippen jetzt die WM. Nein, ich will nicht die WM. Jetzt. Ich möchte die WM tippen. Los. Ich bin so gut drauf. Chris, wir wechseln uns immer ab mit den Tipps. Russland. Wir beide? Chris fängt an, Pocho, dann ich. Russland gegen Russland. Russland gegen Saudi-Arabien, Chris. Öffnungsspiel. Muss ich sagen, wer gewinnt oder eine Zahl? Sag mal irgendein Ergebnis. 2-0. Pocho, Ägypten gegen Uruguay. 0-0. Okay. Was habe ich Schluck auf auch noch? Scheiße. Russland gegen Ägypten, da sag ich 2-1 für die Russen. Dann kommen wir Uruguay gegen Saudi-Arabien. Chris? 3-0. Wow. Das brauchen sie nach dem Unentschieden. Die Pocho, die marschieren durch, sag ich dir. Uruguay gegen Russland. Ach nee, warte mal, jetzt muss ich ja kurz dazu sagen. Aktuell auf 1 in dieser Gruppe Russland, auf 2 Uruguay, jetzt kommen die letzten beiden Spiele. Uruguay und Russland, die können sich eigentlich, wenn sie unentschieden spielen, beide qualifizieren für die nächste Runde. Und dann sind Saudi und so, Pocho. Was? Uruguay gegen Russland, ja? Ja. 0-2. Ja. Was? Ja. Was, die Urus, die machen ja, das? Ja, nein, aber nee, ist Russland. Okay. Naja, Saudi-Arabien, die werden gegen unter Ägypten. Ihrem Druck zerbrechen. Saudi-Arabien gegen Ägypten, ich glaube, da gibt's ein 3-1, also ein 1-3, meine ich. Ägypten gewinnt das Spiel, 1-3, und wäre damit ohne Scheiß eine Runde weiter. Uruguay ist raus. Das wird ja lustig. So, Marokko gegen Iran. Das ist doch ein Spiel, wenn es ein Nahost-Experten gibt, dann dich. Wenn es einen Experten für diese beiden Nationen gibt, dann bin ich das. Babusch würde, glaube ich, 8-0 tippen. Und aus irgendeinem Grund halte ich das noch nicht mal für unrealistisch. Ja, Portugal gegen Spanien. 2-2. Das ist schon, das ist ein geiles Spiel. Das wäre ein spektakuläres Ding, ja. Portugal gegen Marokko. Ich sag 1-0. Die Portugiesen tun sich schwer gegen defensive Marokkiner. So, Chris. Hier sind sie wieder, deine Iraner. Gegen Spanien. Iran gegen Spanien 0-2. 100 oder nur 2? Ja, 0-2. Bei der EM hat Spanien jetzt auch nicht die Herzen im Sturm erobert. Also, nee, ich glaube nicht. Spanien, Marokko. Du bist. Pocho. Ja, ich weiß, ich weiß. 3-0. 3-0. Und ich habe dann noch Iran gegen Portugal. Ich sag 1-1. Die Portugiesen tun sich gegen den Iran schwer, aber es reicht. Es reicht. Spanien und Portugal. Traditionell aber auch schon. Ja. Haben sie immer schwer getan gegen Iran. Gegen iranische Mannschaften immer schwer. Da hängt es auch immer ja. ein bisschen, ja, das stimmt. Frankreich gegen Australien. Ali Day noch? Ali Day, kennt er den noch? Ja, klar. Ja, stimmt, die Hoffnung in München war dann. Dann ging ja, er von München nach Berlin oder wie war das? Ja, ja, aber glaub an die Tafel, München hat an die Berliner Tafel wurde der transferiert. Der hat da, glaube ich, das Essen ausgegeben. Und jetzt bildet er, glaube ich, aktuell, weiß ich nicht, irgendwo im Jemen Fußballspieler aus. Ja, Frankreich gegen Australien. Unangenehmer Gegner, Australien. Ohne Mitch Stengerek, muss man dazu sagen, falls das wichtig ist für dich, Chris. Wer gegen wen? Frankreich, Australien. Ohne Mitch Stengerek, die Australier. 3-1. Okay. Peru, Dänemark. Oh, das ist schwer. Ne? Ist ja natürlich auch klar, dass Danish Dynamite da zünden wird. 2-1 Dänemark. Aber das ist so ein Spiel, auf solche Spiele freue ich mich dann doch. Peru gegen Dänemark. Dänemark gegen Australien. Oh, das ist so auf Augenhöhe. Aber ich glaube, dass die Dänen hier mit 2-1, nee, 1-1, 1-1 kommen. Frankreich, Peru. 2-1. Okay. Also du meinst, die Franzosen haben ein bisschen ist, Probleme? Ja, doch schon, aber es gab es doch noch nie. Ich kann ja. das jetzt historisch nicht sagen. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen reden. Okay. Die werden nicht durchmarschieren, die Franzosen. Die werden Titel, die sind für mich Titelkandidat, absolut. Aber auch als wir Weltmeister geworden sind, gab es auch nicht nur Galen. Also das gegen Ägypten, dieses Gewürde? Algerien. Ja, ich bei den Franzosen glaube ich irgendwie auch diese im Vorfeld diskutierte Übermacht fast schon, dass die vielleicht zur Bürde werden könnte. Kann gut sein, ja. Wer ist denn der Trainer eigentlich? Didier Deschamps noch? Ja, oder? Ja. Aber spielt Benjamin Pavard hinten, also von daher kann Dieter ich nicht Deschamps. Dieter Deschamps, ja. Das stimmt, Dieter Deschamps. Der kann nicht viel passieren mit Pavard. Ohne den King. Ohne King zu werden. Habe ich mich auch, aber der ist im erweiterten also sprich, wenn sich jemand verletzt, rutscht er rein oder so, gell? Ja, sehr toll. Ja, Dänemark gegen Frankreich. Hier geht es um den Gruppensieg. Dass sich ein Torwart verletzt. Pocho, Dänemark gegen Frankreich, es geht um den Gruppensieg. Ja, 0-2. Um wie viel Uhr kommt denn das? Weiß man, das gucke ich mir an. Ja, weiß man, wenn man es nachschlägt. Aber hier, lustigerweise, im Turnierrechner stehen keine Anschlusszeiten. Auch keine Daten, was das für Tage sind? Nee, steht nur Gruppe C, Australien, Peru, da bin ich jetzt angelangt. Ich muss mal gucken, wenn die Australier gewinnen, bringt das bringt eigentlich gar nichts. Also da spielen die um die goldene Ananas, ich sage 2-1 für Australien. Nee, wenn sie 2-1 gewinnen, sind die Dänen raus. Puh. Das wollen wir aber nicht. Nee, wollen wir nicht. Mach mal 1-1. So. Ja. So läuft es bei der WM. Genau, so läuft es wirklich bei der WM. Das ist ja das Paradoxe. So läuft es wirklich. Das Gruselige. Dann liegt da ein Geldkoffer in der Kabine und dann geht das so. Dann geht das so auf die Art, Moment, die Dänen haben ein rotes Jersey, da könnte man Coca-Cola-Werbung sehr gut drauf machen. Die Dänen das ist gut, ne? Das ist gut, ja. Argentina gegen Island, Chris. Argentina gegen Island, ich weiß nicht, was ich von den Argentinern halten soll. Argentina 2-1. Okay, ich hätte jetzt 1-0 getippt. Ich glaube, die Argentinier, die mogeln sich relativ weit, aber nie so richtig mit Klasseleistungen. Mal gucken. Nee. Pocho, Kroatien, Nigeria. Boah, da muss ich auch erstmal überlegen. 1-1. Ich glaube, die Kroaten könnten eine Überraschungsmannschaft werden, so Viertelfinale. Ohne Nico? Dafür mit Ante. Argentinien gegen Kroatien. Und jetzt bringe ich meinen ersten verwegenen Tipp. Ich sage 2-1 für Kroatien. Eieiei, das ist wirklich verwegen. Ja, ich glaube, Messi trifft... Drei Tore von Rebic waren 2-1. Ja, ich glaube schon, dass Messi einmal trifft, aber ich weiß nicht, die Kroaten habe ich irgendwie auf dem Zettel. Nigeria gegen Island. 0-0. Oh, das wäre schade. Bei dem Spiel, wenn man sich da wirklich durchquält, dann wird es nur 0-0. Island gegen Kroatien, Pocho. Die Kroaten sind durch. 3-1. Oh, stimmt, jetzt sind sie, genau, die haben Argentinien besiegt und denken, ja, das ist gut. Okay. Das ist gut. Das ist richtig. Jetzt kommt der Hammer. Nigeria gegen Argentinien. Wenn Nigeria gewinnt, sind sie Gruppenerster. Das wäre so cool. Ja. Und gewinnen sie, Ricky? Also, jetzt überlege ich mal. Es steht 1-1. Ganz lange steht es 1-1. Dann der behinderte Messi, der trifft dann in der letzten Minute zum 2-1. Nee, du kannst nicht Argentinien hier gegen Nigeria rausschmeißen. Das geht nicht. Da läuft Maradona, der rennt zum ersten Mal wieder über den Platz, wenn sowas passieren würde. Ist ja nicht Trainer jetzt bei Kupfalz oder so? Oder bei Wanne Eickel? Stimmt, irgendwas ja war da. Ja, genau. Oder so. So, jetzt kommen wir in die Todesgruppe, wie ich sie nenne. Gruppe E. Costa Rica gegen Serbien. Ja, ganz klar, ich bleibe Costa Rica, geil, 2-1. Oh, stimmt, Pocho war 2014 derjenige, der eigentlich den Turniersieg der Costa Ricaner vorhergesagt hat. Hat er niemanden kommen sehen. So, Chris, jetzt bin ich mal gespannt. Oder bin ich jetzt dran? Nee, Chris. Nee, ich bei Costa Rica, Serbien. Ricky ist dran. Brasilien gegen die Schweiz. Also irgendwie hat sich die Schweiz ja bei so Turnieren immer nicht richtig scheiße präsentiert. Und die Brasilianer, die waren schon sehr gut gegen Deutschland. Ach, ich sage 2-0. Sage 2-0, ja. Schönes Ergebnis. Brasilien, Costa Rica, Chris, auch schön. 1-0. 1-0 ist eingeloggt. Serbien gegen die Schweiz. 1-2. Ah, okay, wer trifft für die Schweiz? Chapuisat, zweimal. Chaka. Jetzt Serbien gegen Brasilien. Die Serben, was ist denn da so, was geht denn bei denen so ab? Ich habe überhaupt keinen Spieler gerade auf Lager bei den Serben. Auf jeden Fall sehr viele Vokale. Sehr viele Kroaten. Nee, das gewinnt Argentinien, Brasilien 2-0. So. Und dann haben wir das Entscheidungsspiel Schweiz gegen Costa Rica. Wenn die Schweiz gewinnt, kommen sie weiter. 2-1, doch. Dann ist Costa Rica raus und die Schweiz ist weiter. Kommen wir in die deutsche Gruppe, die Gruppe F. Pocho, du hast die Ehre. Deutschland, Mexiko. 2-1. Oh, doch, ja. Ich hätte unentschieden getippt. Ich hätte 1-1 getippt. Ach, hör auf. Ja, ich habe da Bammel davor. Ich weiß auch nicht, warum. Schweden gegen Süd... was ist das? Korea. Südschweden. Ich weiß nicht, warum ich Schweden gegen Südschweden sagen wollte. Aber... Wer gegen Südschweden? Schweden gegen Südschweden. Schweden gegen Südschweden. Dann sage ich Schweden. 2-0 Schweden. 2-0 Schweden. Westschweden. Westschweden. Südwestschweden. Südkorea gegen Mexiko. Das Pocho? Ja, ich weiß. Südkorea gegen Mexiko. Ja, ich glaube, da kommt Mexiko mal ganz groß raus. 0-3. Und schieben sich damit an die Tabellenspitze. Jetzt kommt Deutschland gegen Schweden. Schweden, die haben ja nichts mehr. Der Ibrahimovic, der darf nicht mit. Das gewinnen wir 2-0. Ja, doch. Chris, Mexiko gegen Schweden. Was geht's hier? Schweden, wenn Schweden gewinnt, kommen sie weiter. Ja, Mexiko kann noch Gruppensiegerin. Das ist ein 1-1. 1-1 bedeutet, dass Deutschland jetzt schon feststeht als Gruppensieger. Pocho, ja, Südkorea gegen Deutschland. 4-1. Schönes was? Ergebnis. 1-4 meinst du? Ach, Südkorea gegen Deutschland, hast du gesagt. Okay, Südschweden. Ja. 1-4. 1-4 dann, ja. So, wir haben nur noch 700 Gruppen, dann sind wir durch. Gruppe G. Belgien gegen Panama. Boah, ohne Guerrero. Und Panama ist wieder bei Peru. Guerrero ist wieder bei Peru. Stimmt. Aber auch ohne Guerrero. Panama auch ohne Guerrero. Du musst nur am Koks festmachen. Hast du schon mal was von gutem Panama-Koks gehört? Ich nicht. Nee. Aber Panama-Schinken, ne? Ja, Panama-Schinken. Da ist er wieder. So, Belgien gegen Panama. Chris. Belgien 2-0. Gut. Pocho. Tunesien gegen England. Oder man könnte auch sagen, wenn ihr euch mal die... der Pocho so lacht. Ich mag, dass ein Mensch noch einen Spaß am Leben haben. Ja, das ist bei mir schon lange vorbei. Jetzt pass mal auf. Wenn man sich Tunesien gegen England hier als Flagge verbildlicht, könnte man auch sagen, der rote Halbmond gegen das rote Kreuz. Also Tunesien gegen England. Ja, dann geht's 0-0 aus. 0-3. Nee, ich bin dran. 0-3. 0-3, boah, du setzt ja überhaupt nicht mehr auf die Tunesier. Belgien gegen Tunesien, 1-1. Aber schon lange nicht mehr. Damals ja, aber jetzt nicht. Jetzt hat er sich von den Tunesern abgewandt. England gegen Panama. Chris. Eng, so eine Scheiße. Du denkst mir die ganze Zeit, du verarschst mich. 2-0. Das sind echte Mannschaften. England, Belgien, Chris. Nee, du heißt ja Pocho. Du bist doch. Du bist doch. Achso, England gegen Belgien. Oh, das ist jetzt hier schon echt wichtig, weil Tunesien kann tatsächlich noch eine Runde weiterkommen, aber ich glaube, dass das ein geschmeidiges 2-2 wird zwischen England und Belgien. So, jetzt kommt irgendeiner von euch. Panama gegen Tunesien. Chris muss und dann muss ich als nächstes. Die Tunesier Tunesien können mit einem hohen Sieg, mit einem, zum Beispiel mit einem 7-0, rein gar nichts mehr erreichen. Ein hohes 0-1. Frohes 0-1, okay, ja, habe ich eingelogt. Dann kommen wir jetzt in die Gruppe. Zange ist heiß geworden. Pocho, kennst du das? Oh, ich sehe schon die ersten Achtelfinals vor mir. Ja, aber nicht spoilern. Nee. Gruppe H. Kolumbien gegen Japan. Ja, also, ich glaube, dass der Torwart von Kolumbien, René Higuita, der steht ja immer noch im Tor da, ne? Ja, ach so, der Typ, der mit dem Slapstick-Move. Ja, genau. Ricky, hast du MML heute gehört, schon die ersten 10 Minuten? Ich habe die letzte Folge, die live im Bahnhof Zolo stattfand, das habe ich gehört. Hallöchen. Als der Beisenherz den Gag gebracht hat, Ito, du wirst ja japanisch? Nee. Nee, war gut. Merkst ja. Ja, bei uns fährt hier ein Auto rum, ein Nissan, und da steht ganz groß japanisch drauf. Japanisch. Und das fand ich gar nicht so witzig. Kolumbien, japanisch. Wer muss denn? Chris, ich bin dran. Oh, Entschuldigung, Pocho, ich wollte das Spiel nicht klauen. Kolumbien gegen Japan. 1-2. Ey, die Gruppe, das ist überhaupt gar keine WM-Gruppe, glaube ich. Das ist ja irgendwie so eine Trostrunde oder so. Oder das ist hier Autoball von Stefan Raab oder sowas. Polen gegen Senegal. Was? Ja. Gegen Senegal. Das ist die Gruppe, die ist der Hammer. Kolumbien, Polen, Senegal und Japan. Also was? Das ist ja wirklich geil. Polen, Senegal. Nicht? Du bist. Achso, 4-1. Ich kenne keinen aus dem Senegal. Chris, Japan, Lewandowski. Japan gegen Senegal. Oder wie ich sage, Red Dot gegen den Green Star. Ui, ui. Ja, stark. Ja. 8-4. 8-4. Ist eingelogen. Oh, shit. Oh, ich dachte, jetzt muss ich alles nochmal neu tippen. Aber nein! Oh Gott. Nein, die mir erschossen. Polen gegen Kolumbien, Pocho. Ja, das wird ganz klar. Also, 1-0 Polen. Okay, da lassen sie ein bisschen federn. So, Senegal gegen Kolumbien. Das gibt's doch gar nicht, sag mal. Gefühlt haben sie schon ein paar Mal gegeneinander gespielt hier in der Gruppe. Erster ist übrigens aktuell Japan vor Polen. Spielt der Ito für Japan? Der spielt auf jeden Fall. Ito? Wer ist denn du, Ricky? Achso. Nee, du bist dran, Ricky. 0-0. Yes. Japan, Polen. Für wen? Hä? Japan, Polen. Ja. Kracher. 0-1-2. 0-1-2 habe ich. Damit ist Polen und Japan weiter. So, jetzt Achtelfinale. Und jetzt denkt man natürlich, jetzt geht's ab. Ich kann euch schon mal sagen, es gibt nicht ein, es gibt wirklich nicht ein Highlight-Spiel. Nicht eins. Frankreich gegen Island. Leck mich am Arsch. Pocho. Und zwar, pass auf. 4-5 NE. Was? Du schmeißt die Franzosen da raus? Ja, das gibt's doch nicht. Pocho ist dran. Da kannst du machen, was du willst, Chris. Ja. So, Russland gegen Portugal. Das ist in der Tat interessant. Also die Portugiesen haben jetzt nicht so megamäßig gezeugt nach dem WM-Spiel. Ja, richtig. Aber die Russen zerschmilzen im Kessel von Stalingrad. Ey, das kam ja echt. Also mit den Zuschauern kann ich mir... Mein, ja. Ich schmeiß die Portugiesen raus. 2-1 für Russland. So, jetzt Chris, jetzt darfst du mal. Spanien gegen Ägypten. Der Klassiker im Achtelfinale. Das wird ein starkes 2-0. Das, ja, also ich glaube, Spanien, da spielen die mit der D-Mannschaft. Da spielen die Balljungen spielen da. Die spielen nur zu siebt. Argentinien gegen Dänemark, Pocho. Nochmal so ein Hammer. Ja, aber 1-0. Oh, das ist ein starkes Ergebnis. Brasilien gegen Mexiko. Das ist, glaube ich, das Highlight im Achtelfinale. Brasilien gegen Mexiko. Ja, aber das gewinnen die Brasilianer 2-1. Es wird eng. Es wird eng, aber die Brasilianer gewinnen. Chris, schönes Duell. Auch so, wenn man geopolitisch unterwegs ist. England gegen Japan. Ja, 2-0. Alter, England gegen Japan im Achtelfinale. Jetzt sind wir dran. Poncho, du bist wieder dabei, die Deutschen zu tippen. Mhm. Gegen unseren Nachbarn. Deutschland gegen die Schweiz. Ja. Ich dachte gegen Senegal. Macht aber trotzdem schon länger her, Chris. Klar, noch ein klares deutsche Commonwealth. 3-1. 3-1. Ja. Chris, nee, ich. Polen gegen Belgien, das letzte Achtelfinale. Das ist doch ein schönes Spiel. Es ist ein schönes Spiel, weil ich finde es wirklich spannend von der Ansetzung. Also die Polen, denen rechne ich da schon Chancen aus, aber ich glaube, die Belgier sind zu stark besetzt. Obwohl ich die nicht so als Topfavorit oder so auf der Rechnung habe, aber gegen Polen sollte es noch reichen. Ja, Saar macht er. 1-2 gewinnen die. Torgard, ne? Der eben nicht, der Blinde. So, jetzt Viertelfinale. Kann ich euch sagen, jetzt haben wir zumindest zwei absolute Megakracher drin. Also das sind echt zwei coole Spiele. So, ich bin heiß. So, jetzt ist Chris, du hast leider Gottes nicht so ein Krach. Naja, es kommt immer drauf an, wie man es interpretiert. Russland gegen Island im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Russland gegen Island im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Russland gegen Island. Junge. Unentschieden geht nicht, wa? Nee, geht nicht, wa? Russland, du willst, dass die Russen durchmarschieren, ne? Nee, aber ich kann mir vorstellen, so etwas behäbige Portugiesen und dann die Russen mit ihren Ärzten und auch natürlich mit den Fans, da geht noch was. Dann sage ich 1-0. 1-0. Halbfinale, das wäre natürlich schon ein Erfolg für Putin. Poncho, der erste Knaller im Viertelfinale. England, Brasilien. Ich glaube, dass die Engländer echt stark sind, aber die werden unter dem Druck, wie du es eben genannt hast, da wirklich zusammenbrechen. Ich sehe da 0-2. 0-2. Dann komme ich, darf auch mal die Deutschen tippen. Belgien gegen Deutschland. Ich glaube, die Belgier sind noch nicht reif. Da sind die Deutschen zu abgezockt gegen. Aber es könnte auch genauso ein Spiel werden, wo du reingehst und denkst, du gewinnst es. Oder das müssen wir eigentlich gewinnen. Das glaube ich aber nicht, dass die Deutschen da reingehen und gegen Belgien sagen, also die hauen wir weg. Das also mein nicht. Erster Impuls ist ein 1-2 für Deutschland. Aber tippe ich jetzt auch. Aber es ist, ich würde mit einem unguten Gefühl in dieses Spiel gehen. Ja. Weißt du, ich erinnere mich da immer an dieses Portugal-Spiel, das wir 2000 bei der Europameisterschaft gesehen haben, wo auch alle so gedacht haben, ja, das geht schon noch irgendwie, wir werden hier noch eine Runde weiterkommen und dann schlachten wir uns so ab. Aber gut, sind andere Zeiten. So, Chris, aber jetzt kriegst du ein mega geiles Spiel. Spanien, Argentinien. Boah. Das ist was Schönes. 2-1. Boah. Das ist boah, mach da. Spanien, Argentinien, da hätte ich schon Bock drauf. So, jetzt haben wir die Halbfinals und ja, ein Kracher kann man sagen und der Poncho kriegt das andere Spiel und zwar Russland, Brasil. Ja, es ist natürlich klar, dass es dazu kommt, weil Russland kann nicht ins Finale kommen, weil das wäre zu übertrieben, wenn das würde auffallen. Und darum kriegen sie den Finalgegner im Halbfinale. Es wird eine ganz enge Kiste, die erst in der Verlängerung entschieden wird durch ein 2-1 für Brasilien. Für Brasil. Oh, der Chris, der ist jetzt echt arm dran, weil es gibt für dich nachher nur noch Spielplatz. Nein. So, der Halbfinale. Spanien gegen Deutschland. Oh Mann, wie ich diese Spiele hasse gegen Spanien. Haben wir uns schon mal jetzt in der letzten Zeit, jetzt kein Freundschaftsspiel, sondern bei irgendeinem Turnier, haben wir da mal irgendwann Spanien besiegt? Ja, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich glaube zwar nicht, aber... Nee, ich glaube, wenn wir gegen Spanien spielen, dann geht das irgendwie so 1-0 oder 2-1 verloren. Ja. Warte, lass mich mal überlegen kurz. Nee, 1-0. Spanien gewinnt 1-0. Geht nicht anders. Dafür darfst du, Chris, Deutschland im Spielplatz 3 gegen Russland tippen. Geil. da wird wahrscheinlich auch der dritte Weltkrieg angezettelt. Mit Schröder im Sturm. Mit Gerhard im Sturm. Als Spitze. nee, das ein Spitzel für den Spitzel. Herr Spieler ohne Telefon. 2-9. Ja, für Deutschland. Ja, ja. Und daraufhin drückt. Nach 2-8 drückt Putin schon den ersten Knopf. 2-9, okay, ist eingelogt. So, und Pocho, du hast die Ehre. Brasilien gegen Spanien. Ja, es musste ja dazu kommen, ne? Es musste ja dazu kommen. Brasilien, Spanien, schön. Es wäre ein tolles Finale. Es wäre ein tolles Finale und es wird auch ein tolles Spiel. Aber nach der Schmach im eigenen Land wird Brasilien dieses Spiel nach 90 Minuten mit 3-2 für sich entscheiden. Ja, das wäre ja ein Finale. Also von den beiden Mannschaften, wir haben ja gegen beide jetzt gespielt, Deutschland, ja, also in der Vorbereitung. Gegen Brasilien und gegen Spanien. Und ich glaube, dass Spanien per se die bessere Mannschaft hat, aber in Schönheit stirbt. Also das ist mir zu viel hin und her gekicke, zu wenig zielorientiert. Zu viel Thiago, ja. So könnte man es sagen. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass Brasilien, also 3-2 halte ich für ein bisschen zu hoch, aber so ein knapper Sieg 1-0, 2-1 für Brasilien, das kann ich mir sehr gut vorstellen in so einem Spiel. Alle Finals sind ja nie so. Tja, Weltmeister Brasilien, wer hätte es gedacht? Gott sei Dank haben wir alle 7 Millionen Mannschaften durchgetippt. Machen wir nächste Woche nochmal oder übernächste. Ich finde, es Alpha geht ja bis Z. Also da können wir schon nochmal ein paar Länder... Ja, zur Not teilen wir einfach noch ein paar bestehende Länder auf, damit wir noch mehr Länder bei der Weltmeisterschaft unterbringen können. Ja, das war jetzt für mich der schönste WM-Moment bislang, dieses Turnier durchzutippen. Ich glaube, das war auch der mit am meisten Niveau so in der Berichterstattung, glaube ich. Ja, vor allem die Ergebnisse. Wenn da mehr als 60% von stimmen, dann wissen wir, wer uns hört. Also Grüße an Johnny Infantino, oder wie der heißt. Johnny. Ist der nicht Johnny? Johnny Infantino. Das hört sich an wie die Nebenrolle im Park. Ey, Michael, hol mal Johnny Infantino, der macht da eine spanische Krawatte oder wie so. Ich habe jetzt hier Johnny Infantino eingegeben und da kommt der auch. Es gibt sogar einen Facebook-Account, Johnny Infantino. Da muss ich gucken, welches Bild da kommt. Und da hat jemand gemalt. Es scheint ein Künstler zu sein. Naja. Hört man am Namen. Gut, machen wir noch einen Dieter und dann gehen wir nach Hause. Also, ach so, und frag den Dieter, muss man auch noch gucken. Also, wie gesagt, es gab wieder einen beeindruckenden Erfolg, muss man sagen, vom Chris. Oh, ich bin halt so durch. Letzte Woche war ein Podcast Wolfsburg-Donis, Chris gewinnt. Jetzt, diese Woche, Pocho, dein Donis, dein Dieter. Ich bin jetzt so. Ich muss jetzt nach Hause. Pocho, wen nominierst du? Felix Zweier, Ende der Durchsage. Felix Zweier? Ja, wieso das denn? Ja, der hat sich mal dagegen gesträubt, einen klaren Elfmeter per Videobeweis zu geben. Der scheißt auf den Videobeweis, der bleibt bei seiner Meinung, finde ich gut. Übrigens, da muss ich mal kurz einhaken. Ich finde es ja super geil. Ihr habt das Finalspiel ja nicht gesehen, aber ich kann es euch verraten. Ich finde es ja super geil, wie der DFB mit dieser Nummer umgeht. Denn letztes Mal, als es ein wichtiges Spiel gab, ja, so sprich das Spiel Bayern gegen Frankfurt, war ja Zweier der Schiedsrichter und der VR war Bastian Dankert. Und jetzt bei der Relegation machen sie es umgekehrt. Genau. Ne? Beim Spiel Aue gegen Karlsruhe sitzt der Zweier jetzt als Videoschiedsrichter in Köln oder irgendwo und der Dankert darf pfeifen. Finde ich cool. Coole Nummer. Ich nominiere Kevin Prinz Boateng. Das ist für mich einfach der Dieter der Woche. Es ist so ein geiler Spieler. Ich habe mir, glaube ich, jedes Interview mit ihm angeguckt. Und das Highlight war seine Abschlusspromo auf diesem komischen Balkon, als er da echt gesagt hat, André Rebic sagt, schieß, Bruder! Und ich schieße, Bruder! Das fand ich schon schön. Es ist schon so, dass es da mittlerweile T-Shirts gibt von dieser Aussage. Und ich wünsche mir so sehr, dass der in Deutschland bleibt und nicht nach Mailand zurückgeht. Da gibt's ja doch hartnäckige Gerüchte, die sich auch halten, dass Boateng zurückgeht nach Mailand. Aber das ist ein geiler Typ. Ich will, dass der hier weiterspielt und der passt nach Frankfurt. So, Chris, dein Dieter. Ich nehme den ewigen Iniesta. Was ein Moment, als Iniesta am Camp Nou saß. Ja, toll. Ganz toll. Ne? Wirklich, wirklich schön. Ja, für mich auch ein toll. Einer der letzten großen Gentlemen. Ja, aber ich glaube, der Wunsch hat, der so ein Team Aktion. Von 5-6 Leuten bei sich sitzen hat, die einfach die ganze Zeit gucken, welche Namen die Idealbesetzung wären für einen Dieter der Woche. Das ist Chris. Ich möchte aber, dass du den ewigen Iniesta schreibst. Der ewige Iniesta. Ewige Iniesta, habe ich gemacht. So, frag Dieter, Hashtag geht ab hier mit, macht ihr zur WM ein Kick-Tipp-Tipp-Spiel? Habe ich schon drauf geantwortet. Aber doch gemacht jetzt gerade. Genau. Genau das wollte ich jetzt hier sagen. Ich habe nämlich auf Twitter geschrieben, ja, aber. Nein, aber, habe ich auf Twitter geschrieben. Bei mir ist echt nur noch durch, Zorinderbirne. Dann gibt es hier die Frage, wird sich der FCB nochmal umentscheiden und Korkut verpflichten? Das ist natürlich eine Spaßfrage, das habe ich direkt durchschaut. Gab es doch letzte Woche schon, da habe ich doch auch schon gesagt, können wir uns nicht leisten. Ja, wir haben ja kein Geld, anscheinend. Achso, dann habe ich die Frage doppelt vorgelesen. Ich kann euch ja sagen, an was es liegt. Diese Woche den phänomenalen Saisonrückblick für den VfB Stuttgart eingesprochen. Ja, hat er. Ein 50-Minuten-Monolog über die komplette Saison. Das war geistig so anspruchsvoll, dass ich komplett leer gesaugt bin. Ich kann mich einfach nicht mehr richtig ausdrücken. Und ich kann euch schon ankündigen. Ich kann euch schon ankündigen, für diesen Samstag ist die Notenvergabe für alle VfB-Spieler geplant. Da muss ich meine Ressourcen praktisch jetzt schon schonen, damit ich abliefern kann. Denn das Publikum, das Stuttgarter Publikum, das ist äußerst wählerisch. Also da kannst du als Podcast nicht so rumalbern wie hier und vor allen Dingen auch nicht so in Stocken geraten wie ich gerade. Aber ich finde schön, dass du deine Ressourcen für deinen kleinen Stuttgart-Podcast schonst und hier für den Dieter. Da muss man aber mal sagen, dieser kleine Podcast war das ganze Wochenende über in den Top 5 der iTunes-Podcast-Charts. Das ist schon was, da kann man ein bisschen stolz drauf sein. Deiner oder unserer? Ja, STR, mein VfB-Podcast. Er wird gut angenommen in der Podcast-Szene. Wo steht denn STR? Jetzt ist er nur noch auf 32, aber wofür steht denn der das STR? STR? Für München. Na logisch. Das ist mein Baby. Ja, also wenn ihr auch mal. Ja. Wie oft ich das in den letzten gefühlten 10 Jahren gehört habe. Das ist so wahr. Das ist mein Baby. Ja. Das investiert das so wieder so rein. Hat kein soziales Leben mehr, macht nur noch das und dann irgendwann hängt er sich. Ja. Aber er kriegt ja ein neues Bett. Ey, aber dazu habe ich mir auch mal Gedanken gemacht. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich finde, das wird mir ja wirklich so oft vorgehalten, aber wo ist denn das Problem? Ich mache das, auf was ich Lust habe, solange ich darauf Lust habe, und dann mache ich was anderes. Also das ist doch nicht so, dass ich hier irgendwie einen Vertrag mit irgendjemandem abschließe, dass ich irgendwas über einen gewissen Zeitraum machen muss. Es wird doch niemand zum Zuhören gezwungen. Das wirft dir doch auch keiner vor. Ich habe dir nur um die Ohren geworfen, diese Aussage, die möglicherweise das eine oder andere Stirnrunzeln auf Stirnen bringt. Du bist ja selber so, von daher. Nee, natürlich, ich habe ja auch nicht gesagt, das ist mein Baby. Das meine ich ja auch nicht. Also wie gesagt, von dir sehe ich das auch nicht als Vorwurf. Aber ich habe heute tatsächlich einen Tweet bekommen von jemandem, der mich gefragt hat, was eigentlich mit meinem MMA-Podcast ist, wo ich mir gedacht habe, ey, Alter, das ist. Die letzte Folge erschien, glaube ich, Anfang Februar. Jetzt fällt es ihm auf, dass er nicht mehr da ist. Da habe ich gleich die Chance beim Schopf ergriffen und habe mal geguckt, wie sich die anderen deutschen MMA-Berichterstatter so schlagen. Ihr könnt nachvollziehen, warum es da ab und zu mal Nachfragen gibt. Es ist wirklich, naja. Ach, herrlich. Machen wir eigentlich, wenn wir unsere Alkoholsendung mal machen, die wir unbedingt machen müssen, ich glaube auch im Rahmen der WM, stecken wir uns dann alle in Wodka-getränkten Tampon in Arsch? Ich denke, ach Gott, hier kommt nichts mehr raus. Also auch Potschutz ähnlich tatsächlich. Also ich kann was machen. Wenn du das sagst, dann tue ich das auch, weißt du doch. Ja, aber ja. YOLO, Moment, ne? Ich muss mal was gucken. Diese Weltmeisterschaft beginnt, ich vergesse das jedes Mal, wann? 14. Mein Gott, jetzt kommt hier Werbung. 14. 14. Juni, das heißt, wir müssten dann das Wochenende davor vielleicht anstreben. Das wäre der 9. Juni. Da könnten wir die Größe, also weil am 2. bin ich also ja noch auf Südtirol. Also jetzt mal mein Time-Schedule. Ich habe ab 2.6. 8 Wochen Urlaub. Am 10.6. fahren wir in den Urlaub, auch nach Bayern. Auch nach Bayern? Wer fährt denn da noch hin? Du. Ich war nach Südtirol. Südtirol war das, Entschuldigung. Weil du irgendwas, ja, ist doch selbe. Ist erweitert. Du lebst in einer ganz anderen Welt, Chris. Du passt Für mich gehört das auch noch der Senegal zu Deutschland. Übrigens, der neue Coach, weil wir gerade bei anderer Welt sind, der neue Frankfurt-Coach, der Adi Hütter. Adi H. aus Österreich. Das war echt ein guter. Ja, der heißt doch so. Das ist ein geiler Typ. Der heißt doch so. Wie wird denn das, wenn wir wirklich Alkohol trinken in der Sendung, wenn das jetzt schon so ausufert? Die Haus ist reich. Das habe ich ja noch gar nicht gemerkt. Da bist du aber der Erste, der es noch nicht gemerkt hat. Gefühlt habe ich das schon dauernd. Jetzt hör doch mal zu. Am 10. ist aber auch Mitgliederversammlung vom VfB. Mitglieder? Kann ich doch nicht betrinktensten hingehen. Mein Gott, das ist ja sowas. Das ist ja unglaublich, was in meinem Kopf sich abspielt aktuell. Aber Fakt ist doch, dass wir uns alle betrinken wollen. Ja, aber du kannst ja auch nicht, wenn du am 10. mit dem Auto irgendwo hinfahren musst. Naja, da bin ich halt, da habe ich auch einen Grund, du zu deiner scheiß Jahreshauptversammlung. Du bist doch nicht mehr ganz dicht. Hallo, da wird die Zukunft des Vereins entschieden. Eieiei. Endlich kann ich wieder mitbestimmen. So, aber. In meinem Verein gibt es keine Zukunft. Ja, aber wann willst du das machen? Am 9. geht's nicht? Im allerbesten Falle. Fahre ich am Freitag. Können wir doch unter der Woche machen. Was? Ja, wir können es. Nee, bist du. Mein Beruf, der würde es zwar zulassen, weil da ist es nicht ganz so wichtig, nüchtern zu sein. Aber. wenn es ganz gut läuft, fahre ich in der Nacht von Freitag auf Samstag schon nach Hause, um den ganzen Rückreiseverkehr aus dem Weg zu gehen. Dann könnte es am 2. klappen, aber das müssen wir dann kurzfristig entscheiden. Ansonsten muss es halt während der WM sein. Putsche, da erinnere ich an die schönste Folge, die es jemals gab beim MME-Radio, als ich über Stunden durch meinen Ort geirrt bin, nur bekleidet mit einer Unterhose und du und Tobi über alles andere gesprochen habt. Können wir das nicht machen? Ich sehne mich danach. Mit der Unterhose? Am 2. Allein diese Bilder, wo du die Poncho ist toll und so auf den Arm geschrieben hast, die habe ich noch in guter Erinnerung. Und dann suchen wir wieder den Vogel. Das war noch mal davor. Die Nummer war eigentlich geplant, dass Tobi und ich irgendeine UFC-Veranstaltung auf Twitch nachspielen. Und da habe ich aber gemerkt, dass es das nicht so richtig funktioniert. Und dann sind wir dazu übergegangen, da hat Holland gegen irgendjemanden geschieden. Ich glaube, gegen Portugal oder so. War irgendein WM-Spiel bei der WM 2014. Und dann hieß es, scheiße, wir haben kein Beimischgetränk mehr für unseren Wodka. Also muss jemand zur Tankstelle laufen. Und da war ich schon nicht mehr bereit, mich nur anzuziehen. Und ich hatte nur einen Schlüpper an, weil es so warm war. Und dann bin ich im Schlüpper zur Tankstelle gelaufen und bin immer in diversen Lokalitäten eingekehrt, um das Ergebnis zu erfragen. Und war dann immer völlig aus dem Häuschen, dass es genau die gleichen Ergebnisse gab wie beim Tobi, der das Spiel auch live geguckt hat. Ach, das war schön. Wochenlang konnte ich nie mehr durch unseren Ort gehen, weil ich mich geschämt habe. Aber 4 Jahre später können sie wieder sagen, oh, schau mal aus dem Fenster, da ist er wieder. Der Mann mit dem Schlüpper, der kommt immer zur WM. Der Schlüpper tot ist. Alle, zur WM, da ist er wieder. Alle 4 Jahre läuft er mit dem Schlüpper durch den Ort. Das sind Schlippers, Creepers. Schlipper, Ricky. Ja, oh, wie ich da gekotzt habe. Poncho, das hast du auch noch gehört, wa? Ja, das ist in der Tat richtig. Ja. Mir ging es noch nie so schlecht nach Alkohol. Also das war das Schlimmste, was es... Also so, du hast ja auch ein unglaubliches Tempo dann irgendwann vorgelegt. Du hast ja alles zusammengemischt, was du noch da hattest und hast das ja auf einmal runter in so einem komischen Kinderglas runtergekippt. Ja, wir haben in 4 Stunden 2 Flaschen Wodka getrunken, ich und Tobi. Ich weiß nicht, ob das ein Pensum ist, dass das normal ist für den einen oder anderen, aber für mich war es nicht normal. Über Wochen nicht wir mehr. Wir machen das alleine, oder jeder? Oder holt sich jeder einen dazu? Wenn ich eine halbe Flasche schaffe, bin ich schon fast stolz auf mich, muss ich sagen. Und das letzte Mal, als ich übrigens Alkohol getrunken habe, da habe ich mit Philipp aufgenommen, da ging es mir, ich habe noch nicht mal viel getrunken, das war nur eine halbe Flasche irgendwas. Und Wein hast du da getrunken. Absinth. Wein, genau, ja, eine halbe Flasche Absinth. Das war gar nicht so viel. Wein habe ich da getrunken und da ging es mir am nächsten Tag so schlecht, ich habe das Gefühl, ich vertrage nichts mehr. Also das ist, ich weiß noch nicht, ob ich mich daran wage, aber ja, also Lust habe ich schon. Ich auch. Wir gucken mal. Wenn nicht, machen wir es während der WM. Ja. Hast du da zu den Zeiten dran gedacht, als du noch aufgelegt hast, hatte mal sagst, nach einer halben Flasche Wein ging es dir am nächsten Tag nicht gut? Als ich aufgelegt habe, habe ich überhaupt keinen Alkohol getrunken. Nein, aber ach so, gar nichts? Nö. Ich habe erst begonnen mit Alkohol, als ich Medi kennengelernt habe, überraschenderweise. Ja, es ist kein Kompliment, aber es ist auch nicht böse gemeint. Nee, ich hab Ewigkeiten kein Alkohol getrunken, weil ich immer, also ich fand es immer cool, nach Disco-Besuchen noch fahren zu können. Also für mich war es immer das Schlimmste, auf jemand anders angewiesen zu sein. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich würde niemals irgendwelche Leute da mitnehmen oder so. Die nach Hause fahren oder so. Und außer wenn es natürlich die attraktive Alte ist, die nur noch im Auto hängt und dann sagt, fahr mich nach Hause und dann noch mit hoch. Und ja, aber ja, du weißt es ja nie. Also wenn du hacke zu bist und wirst... Ich trinke sowieso nicht viel Alkohol. Ich mache es ja auf andere Art und Weise, aber mir hat der, ich finde den Alkoholrausch halt auch nicht cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich war es halt, ja. Ich habe mir gerade Gedanken gemacht, wenn ich hier sitze, so wie ich jetzt hier sitze, völlig rotzevoll und ich hier mit dieser absurd glühenden Kohle hantiere und ich einfach nur auf einer USB-Platte sitze. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie du da mit kurzer Hose dann sitzt, weil es ja dann warm ist und du das heiße, was ist das so, Aktivkohle, die du da hast, oder? Nee, nicht selbstbrennende. Ich habe so einen Kohlegrill. Okay. Aber ich hatte ja immer diese selbstbrennende. Ich weiß, die ist scheiße für jemanden. Schmeckt doch nach Paraffin dann. Ja, richtig. Und wenn du dann so ein heißes Stück Kohle dir auf dein nacktes Bein fallen lässt, ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, dass das passiert. Die beste Idee kommt leider nicht zur Umsetzung, Chris. Das war eindeutig das Turnier bei dir im Garten. Das wäre so schön gewesen. Das sollten wir doch zu einem Jahr Dieter machen. Ja, das kannst du, das bin mir jetzt schon sicher, dass es dazu nie kommen wird. Das ist richtig, ja. Aber der Garten ist da. Das wäre so cool, ein Fußballturnier bei dir im Garten und dann einfach so Zelte aufstellen, wo man sich dann so reinkübeln kann. Das müssen so 20-Euro-Zelte sein, die man dann einfach mit Kotze später wegschmeißt. Ja. Verbrennen. Ich habe da eine große Feuerschale von 1 Meter Durchmesser. Das wird dann auch nur eine Suppe machen, meinst du? Ich habe mir einen Dutch-Oven bestellt. Ich kenne Dutch-Oven eigentlich anders. Kennt ihr das nicht? Das ist die Tuning-Firma von Dacia, glaube ich. Dutch-Oven. Ja. Das ist so ein gusseiserner Topf. Den kannst du ins Feuer legen. Was tut denn hier so bei mir? Ja, irgendein Geräusch ist bei mir hier in der Wohnung. Das hört sich an nach Wasser. Da schrillt bei mir natürlich. Blutet bei euch das Wasser? Es blutet, ja. Tutet? Ja, es tutet. So, jetzt reicht's aber. Ich bin wirklich jetzt geistig am Ende. Was machen wir denn jetzt noch Schönes? Ich muss morgen arbeiten. Ich hab morgen frei. Ich gehe auch arbeiten. Können wir Tschüss sagen? Ja, sagen wir Tschüss. Tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.